Meine verehrten Damen und Herren, es ist ganz ungewöhnlich, in einem Planetarium zu sprechen, wenn man die ganze Welt um sich hat. Ja? Es erweckt zwar einen Eindruck, dass es so etwas wie ein Zentrum von der Welt gibt, also wie etwa dieses Pult, aber es ist es gar nicht. Ich habe gehört, dass diese Thematik, die hier in der Udo-Keller-Stiftung aufgenommen wurde, angeknüpft hat an ein Ausspruch von Nietzsche, dass durch Kopernikus praktisch der Mensch aus dem Zentrum herausgerollt wird. Ja? Und wir fragen uns ja, wo ist denn eigentlich das Zentrum? Ja? Mit Kopernikus schien es so zu sein, dass die Sonne im Zentrum ist. Aber das ist ja auch nicht so. Das heißt, was ich heute erzählen werde, ist, dass es überhaupt kein Zentrum gibt. Das heißt, wenn es keins gibt, dann kann jeder annehmen, dass er das Zentrum ist, und es ist nicht falscher, als wenn jemand anderer sagt, er ist im Zentrum. In gewisser Weise können wir das auch tun, ganz bestimmt von unserer Wahrnehmung her spielen wir eine besondere Rolle, wo wir selber sind. Ja, die Reihenfolge ist ganz interessant. Mensch, Kosmos, Transzendenz, dass dann am Anfang erstmal der Mensch steht, ja. Wir fangen von uns an und dann glauben wir, dann gehen wir weiter raus und dann kommt der Kosmos. Ja, wissen wir schon auch nicht genau, was das ist. Wir sind neugierig, was das ist. Und dann kommt die Transzendenz auch noch. Ja, und was soll man da sagen? Die Transzendenz ist eigentlich etwas, das für uns unerreichbar ist. Und wenn das in einem Vortrag mit vorkommt, erwartet man, dass ich etwas über Transzendenz sage, obwohl das Wort sagt, das ist genau das, über das man nicht sprechen kann. Es wird nicht ganz falsch sein. Es gibt einen Haufen Dinge, über die man nicht sprechen kann, was nicht bedeutet, dass man nicht in irgendeiner Weise Zugang hat. Ich rede ja hier eigentlich als Physiker, aber Sie wissen, dass diese Physik zu Anfang des letzten Jahrhunderts, muss man jetzt sagen, ich sagte immer am Anfang dieses Jahrhunderts, im Anfang des letzten Jahrhunderts, 1900, eine ganz eigentümliche Entwicklung angefangen hat mit Entdeckungen, experimentellen Ergebnissen von Max Planck 1900, die so paradox waren, dass man eigentlich nicht verstanden hat, was es bedeutet. Nun, man hat versucht, es zu deuten, aber es ist eigentlich misslungen. Aber als dann 25 Jahre später Werner Heisenberg, 24 Jahre alt, eine Erklärung gefunden hat, wie alles zusammenpasst, da war erst recht die Hölle los, weil die Aussagen waren so konträr zu dem, was wir bisher angenommen hatten. Es war eine echte Revolution. Es war so revolutionär, dass wir bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich kaum darüber sprechen. 80 Jahre ist es her, wenn ich hier etwas über moderne Physik sage, dann ist es gar nicht modern, es ist 80 Jahre alt. Heisenberg, 24-jährig. Hat das also für eine Erklärung geführt. Und es ist eine ganz sonderbare Sache, dass diese Veränderung der Grundlagen unserer Weltvorstellung genau in der Physik passiert ist. Die Physik, die eigentlich felsenfest wusste am Ende des 19. Jahrhunderts, jetzt haben wir alles im Griff, bis auf so ein paar schmutzige Ecken, die man noch auskehren muss. Ja? Das ist jedenfalls, was Max Planck damals von seinem Physiklehrer gehört hat, der ihn Klavierspielen hört und sagte, es ist besser, du wirst Musiker, in der Physik ist nicht mehr viel zu wollen, dass da nichts mehr da war. Und es war dann gerade Max Planck, der dann eigentlich das Gebäude, das man so absolut sicher erachtet hat, zum Einsturz gebracht wurde. Und die Änderung war eigentlich so, dass es genau das ist, was eigentlich die Physik nicht erwartet hat. Wenn ich Ihnen sage, ich bin Physiker, und nicht nur Physiker, ich bin Atomphysiker, Kernphysiker, Elementarteilchenphysiker und dann gibt es noch etliche Stufen drunter. Ja? Ich habe also mich 50 Jahre mit Materie auseinandergesetzt. Was ist Materie, was die Welt im Innersten zusammenhält und solche diese Fragen, die Dynamik, um die Welt zu verstehen, damit wir auch sie erklären können und vielleicht auch in den Griff bekommen können, sodass wir unser zukünftiges Schicksal nicht einfach so hinnehmen müssen, sondern vielleicht es auch noch verändern können. Ja? Und wenn ich Ihnen sage, dann nach 50 Jahren, nachdem man das getrieben hat, wenn ich dann zum Schluss komme, dass es Materie gar nicht gibt, dann müsste ich eigentlich jetzt sehr deprimiert sein. Aber das ist gar nicht der Fall. Im Gegenteil, es ist eines der interessantesten Dinge, wenn Sie ein Gebäude haben und Sie wollen es vervollständigen und am Ende sehen Sie, es geht gar nicht auf diese Art und Weise. Gut, manche sagen gut, warum, ich habe es dann doch nicht im Griff. Aber das ist dann gerade aufregend und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie feststellen, aha, meine Denke reicht nicht aus, dieses Universum oder diesen Kosmos zu verstehen, dann sind manche unglücklich und andere sind wieder glücklich, ja? Und ich gehöre zu denen, die eigentlich eher glücklich sind, weil man sich vorstellt, dass der Kosmos muss irgendwie allgemeiner sein, so, dass ich ihn im Prinzip nicht verstehen kann. Und nicht, dass ich es alles verstehen kann, das ist ein ziemlich kleiner Kosmos. Und das ist auch wirklich dann passiert. Was hier herauskommen wird, ist, wenn man fragt, wo ist das neue Zentrum, ist, dass der Ort überhaupt nicht diese große Rolle spielt in dieser ganzen Beschreibung. Und die Bezeichnung Kosmos ist eigentlich dafür geeignet. Wir haben ja für das, was wir Kosmos nennen, haben wir sehr viele verschiedene Worte. Ja? Wir sprechen nicht nur vom Kosmos, wir sprechen vom Universum, wir sprechen von der Realität, wir sprechen von der Wirklichkeit, wir sprechen von der Welt. Ja? Und das sind, wie man glaubt, eigentlich alles Synonyme. Es sind nicht Synonyme, ja? Sondern wir werden lernen jetzt, dass wir eigentlich, je nachdem, was wir angucken, ein anderes Wort gebrauchen müssen. Kosmos ist gar nicht schlecht, wie sich herausstellt, weil der Kosmos ist etwas, wo man im Wesentlichen eine Beziehungsstruktur im Kopf hat, wo das Gegenteil das Chaos ist, der Kosmos und das Chaos, eine Beziehungsstruktur. Realität ist etwas, wo die Materie eine Rolle spielt. Rest, das Ding, was man greifen kann. Welt ist etwas, das kommt von Wirr, vom Menschen, was der Mensch wahrnimmt von dieser Wirklichkeit. Universum ist einfach alles zusammengenommen, was man sieht, die große Vielfalt. Und wir werden also sehen, dass der Kosmos gar nicht ein schlechtes Wort ist. Und wenn ich jetzt darüber spreche, fange ich nicht mit dem Menschen an, obwohl ich eigentlich mit dem Menschen anfangen will, weil ich über etwas spreche, was der Mensch eben im Lauf dieser Entwicklung gelernt hat, sondern ich fange gleich mal mit dem Kosmos an. Ich versuche, von außen zu kommen, erst den Kosmos anzusehen und dann versuchen, wie der Mensch eigentlich darin Platz hat. Das ist selbstverständlich nicht der historische Ansatz. Ich fange also mit dem Kosmos an. Darf ich das nächste Bild haben? Und dann erkennen wir ohne weiteres, dass wenn wir die Welt angucken, die vom Menschen wahrgenommene Welt, dass es hier ganz einfach ist, dass wir erfahren, dass wir mehr erleben, als wir begreifen. Wir haben einen viel reicheren Erlebniswelt als das, was wir begreifen können. Und das Begreifen ist etwas, was ich wirklich jemandem erklären kann. Und wir nehmen das an, gut, also dieses Begreifen ist das eigentlich Wahre. Ja? Und dass ich vieles erlebe, das wartet eben darauf, noch begriffen zu werden. Und deshalb zahlt man ja auch diesen Wissenschaftlern so viel Geld, dass also möglichst reduziert, was wir nur erleben und nicht begreifen, sondern dass wir am Schluss alles begreifen können. Nächste bitte. Unsere Erkenntnis hat aber jetzt, so wie sie da ist, ich muss mich ja alles auf dem Kopf hier, sehen, dass wir zwei verschiedene Zugänge eigentlich haben. Das eine, das über das Erleben geht und das andere, das über das Begreifen geht, das dann mehr eine logische Struktur hat und was dann auch in Sprache gefasst ist. Wenn ich das nächste Bild haben kann, dann kann man das etwas so zeichnen, das sind zwei große Kreise. Das eine ist das Wissen und mit dem fangen wir eigentlich an, wenn ich reingucke. Ich schaue in die Welt rein und ich als Beobachter bin nicht Teil der Welt, während ich reinschaue und ich versuche das jetzt zu erklären und Wissen zu sammeln, um zu sehen, was außer von mir ist. Ja? Und dann haben wir eine Sprache, die eben die wissenschaftliche Sprache ist, die also hier hauptsächlich mit Substantiven arbeitet, dass sie also von Erfahrung sprechen und von Erkenntnis und all diesen Dingen, ja. Und wir wissen dann auf der anderen Seite, dass dann ein weiterer Bereich ist, den ich mit diesem roten Kreis gezeichnet habe, den ich überschrieben habe mit Glaube. Und Glaube, das hat ja verschiedene Bedeutungen. Ich meine unter Glaube nicht Glaubenssätze, die ich wieder in Worte fassen kann, sondern Glaube ist, dass ich einfach sage, ja, das ist, ich glaube, wenn ich sage, ich glaube und nicht, ich glaube, nicht, und dann rede ich los, was ich glaube. Ich glaube, das ist dieses Urvertrauen, dass ich eine Kenntnis der Welt habe, die ich aber nicht in Worten ausdrücken kann. Und es ist der Ehrgeiz eigentlich der Wissenschaftler, die sagen, ja, dieser rote Kreis, den müssen wir noch erobern. Das ist alles, was man wissen könnte, aber wir wissen es noch nicht. Also wir sind ignorant und wir bemühen uns eben, das herüber zu schaufeln. Wenn Sie von der Theologie herkommen, dann sieht die Sache anders aus. Dann sagen Sie, das Rechte, was in dem roten Kreis ist, ist eigentlich das Ursprüngliche. Und was man wissen kann, ist eigentlich etwas Deformiertes. Das ist etwas unter Zwang irgendwie herausgeholtes. Ja? Und wir haben diese Spannung zwischen Wissenschaft und Religion. Jeder behauptet, er hat eigentlich die geeignete Sprache, um das zu verstehen, was die Wirklichkeit ausmacht. Ich verwende hier das Wort Wirklichkeit jetzt hier, weil die Wirklichkeit ist nicht dinglich gemeint. Wirklichkeit ist eigentlich mehr prozesshaft. Was wirkt, was wandelt, was sich verändert. Und diese Bezeichnung wird sich herausstellen, ist eine sehr geeignete Sprache, was man im Englischen eigentlich dann nicht übersetzen kann. Das, was wir mit Glaube beschreiben, da habe ich einige Sachen drunter geschrieben, das sind alles nur Verben. Nicht, dass ich sagen, leben, lieben, ahnen, ja, da ist nicht etwas dabei, was ich greifen kann, wo ich meine Faust zuschließen kann und sagen, hier, ich weiß, was lieben heißt. Die Liebe, die schreibe ich groß und die gibt es aber gar nicht. Wenn man lieben in Liebe verwandelt in ein Substantiv, dann hat man sie eigentlich kaputt gemacht, weil das ja eine Beziehungsstruktur ist. Aber wir haben eine Sprache, die liebt, alle Dinge zu begreifen, in Substantive zu verwandeln, weil sie dann die Hoffnung hat, dass man es auch einem anderen erklären kann. Aber wir haben viele von diesen Worten, die dann nur symbolisch Substantive sind, die man erleben kann, aber in dem Sinne eigentlich nicht definieren kann. Und wir sagen auch, der Grund liegt darin, dass das, was wir unter Glaube meinen, also das ist Urvertrauen oder so etwas, das ist etwas, was eigentlich adual ist, was nicht zwischen mir und dem Erlebten eigentlich trennt, sondern ich erlebe es. Und dieses Erlebnis ist in mir drin und ich stehe ihm nicht gegenüber. Wenn es mir gegenübersteht, bin ich sofort in dem Bereich, wo ich über Wissen rede oder Wissen, das ich noch nicht verstanden habe. Und zwischen diesen beiden Betrachtungsweisen, da ist auch eine eigentümliche Beziehung, dass wenn ich wissen will und mir überlege, analytisch vorgehe, dann bin ich unfähig, das zu empfinden, was ich in dem roten Kreis empfinde. Nächstes Bild bitte. Sodass man hier in gewisser Weise diese Situation hatte, die man mit diesem Vexierbild eben darstellen kann. Entweder ich sehe die beiden Menschen, die gegenüberstehen, miteinander reden, in einem wissenschaftlichen Dialog, oder ich sehe in der Mitte die Vase. Ja? Und wir können nicht beides gleichzeitig sehen. Wir springen so hin und her. Ja? Und so geht es uns auch. Das Außensehen, die Außenbetrachtung, die analytisch ist. Und wenn ich in die Innenbetrachtung gehe, dann darf ich nicht Betrachtung sagen, innen betrachte, innen lebe, dann erlebe ich es einfach. Dann geht etwas durch mich durch, wie ein warmer Wind oder sowas, und den ich dann nicht begreifen kann. Ich habe auch noch ein weiteres Bild hier vor. Bitte, das will ich Ihnen aber jetzt nicht erklären, weil es am Schluss auch drankommt. Ich will Ihnen ein bisschen zeigen, wie diese verschiedenen Sichtweisen vom Standpunkt der modernen Physik aus, wie man die in einen gewissen Einklang bringen kann. Das heißt also, wenn ich heute rede, dann mache ich eigentlich etwas, was auch dieser ganzen Vorlesungsreihe zugrunde liegt, Brücken zu bauen zwischen den Disziplinen. Nicht nur zwischen den naturwissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften und den Religionen. Ja? Und das das in eigentümlicher Weise in der neuen Sprache möglich ist. Aber die neue Sprache ist nicht unsere Umgangssprache, wir brauchen eine andere Sprache und das macht die Sache schwierig, sodass man dann auch am Schluss, wenn man nur die Umgangssprache verwenden kann, einfach still werden muss, um in diesen Bereich vorzudringen. Und Sie sehen in diesem Bild hier oben, dass das, was die Wissenschaft macht, die ist in dem Bereich, das zwischen 3 und 6 Uhr ist, ja. Ich will das jetzt nicht erklären, zwischen 3 und 6 Uhr, wo genau die analytische Betrachtungsweise ist. Wenn ich von 3 Uhr nach rückwärts gehe, dann komme ich in den Bereich herein, wo unsere Sprache versagt, wo wir nur praktisch mit Verben arbeiten können, die diese Innenbetrachtung bedeutet. Ja? Und wo wir es nicht so genau wissen. Viele sagen, ja, du stocherst ja nur mit einem Stock im Nebel herum. Du, das ist alles zu weich und zu unklar. Ja, weil es eben in unserer Umgangssprache nicht zu fassen ist. Das ist der Sektor, zu dem wir kommen, wenn wir kontemplativ sind, wenn wir meditieren, wenn wir in einer ganz intensiven Diskussion mit einem anderen sind, wo wir auf einmal uns selbst vergessen, sondern nur das Gespräch im Mittelpunkt stehen und wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass der eine und der andere etwas Verschiedenes denkt, wo die Kommunikation eine Kommunion praktisch umklappt. Ja? Nun, die moderne Physik, die geht nun so, weil es immer genauer wissen wollte, die geht von 6 Uhr weiter und kommt zu 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr. Und dann kommen wir in diese moderne Physik herein, die auf einmal total anders ist. Aber wir dann feststellen, dass in gewisser Weise diese neue Sprechweise, die ist eine Art Spiegelung von 0 bis 3 Uhr, das Gegenüber. Es ist nicht dasselbe, aber wir können auf einmal Dinge besprechen, die in unserer Umgangssprache nicht nur möglich ist, eine andere Sprache sprechen. Und ich will Ihnen gleich sagen, was das für eine Sprache ist. Mit denen werde ich Sie nicht konfrontieren. Es ist letztendlich eine mathematische Sprache, aber ich will Mathematik in einer Form, wie Sie sie gar nicht kennen. Ich will Ihnen erklären, warum diese mathematische Sprache uns hier weiterhelfen kann, wo unsere Umgangssprache eben versagt. Das nächste bitte. Das Wesentliche ist, dass wir zunächst mal anfangen müssen, wenn wir über unsere Welt sprechen. Unsere Welt, das ist die Welt des Menschen, wie er die Wirklichkeit wahrnimmt. Das ist eine ganz eingeschränkte Wahrnehmung, weil wir auch nur 5 Sinne haben und wir wissen, da gibt es noch viel anderes mehr. Das heißt, wir sehen nur einen winzig kleinen Sektor. Aber was wir übersehen ist, dass jeder von uns eigentlich von der Welt eine andere Wahrnehmung hat. Und wir nehmen das nie an. Wir streiten uns so oft und sagen, ja, ich habe recht oder du hast recht. Und wir fragen nicht, wie siehst du eigentlich die Welt? Ja? Und dann stellen wir fest, dass jeder die Welt anders sieht. Das sollte man zunächst mal nachprüfen, weil wir andere Dinge ausblenden. Und das liegt nicht nur daran, dass wir also schlecht sehen oder so, sondern unsere Wahrnehmung hat etwas mit unseren Interessen zu tun. Das, was uns interessiert, ist ganz dick da. Und was uns nicht interessiert, das nehmen wir einfach nicht wahr. Da muss jemand anders mich hinweisen. Aha, da ist ja noch was anderes. Ja? Aber so wie wir aufwachsen, haben wir nur eine Beschränkung. Nun, was wir wirklich machen, wenn wir unsere Wahrnehmung nicht spezifisch nehmen, nächstes Bild, ist, dass wir annehmen, dass die Wirklichkeit Realität ist. Realität, dass es eine dingliche Wirklichkeit ist, wo die erste Frage ist, was existiert, was ist. Und dann fangen wir mit Stoff und Materie an. Materie ist für mich das allererste, was ich sozusagen benenne. Wenn ich sage, ich sehe was, dann bezeichne ich Dinge, die ich sehe. Ich fange mit dem an. Und dann merken wir, dass diese Dinge, dass die eine komische Eigenschaft haben, dass wir in einem dreidimensionalen Raum sind und dass die Dinge, die da sind, den Raum ausfüllen. Zum Beispiel den Raum innerhalb meiner Faust. Ja? Und wenn ich es in meiner Faust habe, dann kann der andere, was ich in meiner Hand habe, in meiner Faust habe, nicht auch haben. Dann fängt schon an, mein, dein. Ja? Das hat damit zu tun, dass Materie, dass ich die eingrenzen kann. Und dass ich annehme, wenn ich meine Faust schließe, dass ich sie wirklich in meiner Hand habe und sie abgeschlossen ist, sodass ich sie auch dem anderen vorenthalten kann. Materie ist also aufgebaut, dass die Welt aus einem Haufen Stücken existiert, die nichts miteinander zu tun haben, und wir darüber herfallen, um sie in Besitz zu nehmen. Undurchdringlich. Da denken wir hauptsächlich an Materie, die eben feste Materie ist. Wasser ist auch Materie, Luft ist auch Materie, aber das ist eigentlich nicht, was wir unter Materie zunächst meinen. Zunächst ist das, was man eben begreifen kann. Dann haben wir die komische Eigenschaften, dass wir nicht nur die drei Raumdimensionen haben, sondern eine Zeit. Dass das, was wir sehen, sich immer wieder ändert. Und das nennen wir, es ändert sich in der Zeit. Ja? Und das nennen wir dann Bewegung. Und dann beobachten wir, dass bei dieser Bewegung gewisse Dinge sich nicht ändern, dass die Materie sich nicht ändert, sondern sie geht nur von einem Ort zum anderen. Ja? Dass also Materie auch ganz verlässlich ist und wir lieben Dinge, die verlässlich sind. Ich brauche es nur einmal zu lernen und dann habe ich für mein Leben gelernt. Ja? Das heißt also genau, was also so ganz stur ist, das wird an die erste Stelle gesetzt. Gut, weil wir sagen, wir lieben Verlässlichkeit, da brauche ich nicht immer etwas Neues zu lernen. Das heißt, die anderen Eigenschaften der Materie, zum Beispiel die Form und solche Dinge, die nehmen wir nicht so wichtig, weil ich weiß, die Form kann ich verändern. Bei einem festen Gegenstand ist es schwieriger, aber wenn er etwas weicher wird, dann weiß ich, ich kann die Form verändern. Und wenn ich zu Flüssigkeit gehe, dann ändert sich dauernd und die Luft ändert sich auch die ganze Zeit. Das heißt, also Form und Gestalt ist nachgeordnet. Zuerst spreche ich, was ist, und dann, was ist die Form? Und ich sage, die Form ist nichts Neues, sondern das ist eine Anordnung von Materie. Ja? Dann stelle ich fest, dass die Anordnung von Materie, die ändert sich in der Zeit, und da gibt es Naturgesetze, die sagen, wie die Veränderung ist. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wenn wir Wissenschaftler sind, wir können, wenn wir mit der Materie anfangen, die ändert sich nicht, die Veränderungen sind durch die Gesetze bestimmt, und wenn wir die genau bestimmt haben, dann wissen wir, wie die Veränderung aussieht, wie die Welt im nächsten Augenblick aussieht, und wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, was später noch aussieht und so fort, und ich kann berechnen, was in Zukunft passiert und zurückrechnen. Das ist also die klassische Betrachtung, die Materie zuerst hat und dann andere das andere danach. Und in diesem Sinne, darf ich das nächste Bild bitte haben, kommt man dazu, dass diese Wissenschaftler, dass die also ganz stolz sind, wie sie eigentlich der Menschheit helfen kann, zu sagen, was in Zukunft passiert. Wir sind noch nicht ganz am Ende, sagen sie. Wir haben fast die Natur im Griff. Noch ein bisschen weiter, noch mehr Geld, damit wir auch den Rest noch machen, ja. Aber wir kriegen das schon hin, weil sie an diese Realität glauben und glauben, die Wirklichkeit ist wirklich Realität. Und da gibt es ein schönes Buch auf Englisch, Consilience, von einem Zoologen, einem Biologen, der also über das Wissen gesprochen hat. Und da habe ich ein paar Sätze herausgenommen, die charakteristisch ist für die Haltung der Wissenschaftler, der Naturwissenschaftler in diesem Sinne, wenn er sagt, ohne Instrumente sind Menschen in einem kognitiven Gefängnis eingesperrt. Sie sind wie intelligente Fische, die sich über die äußere Welt wundern. Sie erfinden geniale Spekulationen und Mythen über den Ursprung des sich einschließenden Wassers, über die Sonne und den Himmel und die Sterne über ihn und über den Sinn ihrer Existenz. Aber alles ist falsch. Sie irren sich immer, weil die Welt zu weit weg ist von ihrer täglichen Erfahrung, um bildlich einfach erfasst zu werden. Recht hat er, recht hat er. Aber er hat nicht recht mit dem ersten Satz. Ohne Instrumente sind Menschen in einem kognitiven Gefängnis eingesperrt. Er merkt gar nicht, dass er auch als Naturwissenschaftler in einem kognitiven Gefängnis ist. Er glaubt, wenn er es jetzt erklärt hat, dann ist er der Wahrheit auf den Grund gegangen und dann müssen ihm alle zuhören, weil er die Welt nun wirklich richtig sieht und die übrigen einfach nur etwas Falsches, was durch die Sinne eben deformiert ist oder durch Unaufmerksamkeit, und ich habe Fakten und Tatsachen geschaffen und damit mache ich sozusagen die Welt auf diese Weise eindeutig. Das nächste bitte. Und er merkt nicht, dass auch ein Naturwissenschaftler nicht sozusagen dieses Recht für sich in Anspruch nehmen kann. Und ich verwende hier das ein Gleichnis, eine Parabel von Sir Arthur Eddington, einem Astrophysiker, den er in den 30er Jahren formuliert hat, wo er den Naturwissenschaftler mit einem Ichthyologen verglichen hat, einem Fischsachkundigen. Aber braucht nicht Naturwissenschaftler sein, wir alle, die gelernt haben, rational zu denken. Ja? Vergleicht er mit einem Ichthyologen, der das Leben im Meer erforschen will und nach jahrelangem Fischen zu den beiden Grundgesetzen der Ichthyologie kommt. Grundgesetz Nummer 1, alle Fische sind größer als 5 cm. Grundgesetz Nummer 2, alle Fische haben Kiemen. Weil bei jedem Fang hat er diese Regel bewahrheitet gefunden und eine Regel, die immer wieder richtig ist, das ist ein Kandidat für ein Grundgesetz. Auf dem Nachhauseweg trifft er seinen besten Freund, ich will mal den Philosophen nennen, und erzählt ihm von seinen großen Errungenschaften in der Ichthyologie. Und der Philosoph sagt: Entschuldige, mein Lieber, dein zweites Grundgesetz, ich weiß nicht, ob man das Grundgesetz nennen kann. Du hast ja nur 2 Jahre gefischt. Vielleicht, wenn du länger fischst, ziehst du auch mal was raus, was keine Kiemen hat. Ja, ja, und wir wissen auch, da sind Krebse drin und alles Mögliche. Ja, aber dein erstes Grundgesetz ist nicht einmal ein Grundgesetz. Wenn du die Maschenweite deines Netzes gemessen hättest, hättest du festgestellt, dass die 5 cm hat. Du kannst einfach keinen Fisch fangen, der kleiner als 5 cm ist. Aber der Ichthyologe sagt: Entschuldigen Sie, Herr Philosoph, ich bin Naturwissenschaftler, ich bin Ichthyologe. Und für einen Ichthyologe ist ein Fisch definiert, was er mit dem Netz fangen kann. Was er nicht mit dem Netz fangen kann, ist einfach kein Fisch. Ja? Ja, nun, was ist die Übersetzung? Netz. Auch der Naturwissenschaftler hat ein Netz. Was ist das Netz? Er erwähnt es gar nicht, aber Sie haben so dicke Bücher. Was ist ein verlässliches Experiment? Ein Experiment, das muss unter gewissen Regeln ablaufen, sonst ist es kein gutes Experiment. Blind, blind, wiederholbar, wissen Sie, und all diese Sachen. Aber das allein ist nicht wichtig. Auch, was heißt eigentlich wissenschaftlichen Arbeiten? Das heißt analytisch vorgehen. Was heißt analytisch? Auseinandernehmen. Auseinandernehmen. Wenn man es nicht verstanden hat, auseinandernehmen. Das heißt, wenn etwas kaputt geht, wenn man es auseinandernimmt, dann ist es für die Wissenschaft nicht zugänglich. Ja? Ja, und da gibt es viele Dinge, die eben nicht zugänglich sind auf diese Art und Weise. Das heißt, der Wissenschaftler muss wissen, dass er nur einen Teil der Wirklichkeit auslotet, nämlich die, die durch Experimente, so wie es in den im Experimentierhandbüchern aufgeschrieben ist, wirklich feststellbar ist. Und das Übrige geht eben nicht. Aber auch der Ichthyologe sagt an mein lieber Freund, es ist mir eigentlich schnupsegal, wenn es kleine Fische gibt. Weil ich bin eigentlich am Anfang gar kein Ichthyologe gewesen, da werde ich nur besser bezahlt. Ich bin eigentlich ein Fischer. Und ich bringe jeden Morgen meine Fische zum Markt. Und ich habe auf dem Markt nie jemanden getroffen, der einen Fisch haben wollte, den ich nicht fangen konnte. Das sehen Sie. Wenn Sie vom wirtschaftlichen Standpunkt die Wirklichkeit ansehen, dann spielen diese Fische, die kleiner als 5 cm, keine Rolle. Nicht? Es ist dann alles viel einfacher, selbstverständlich, aber es hat mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun, sondern mit der Art, mit der Methode, wie man damit umgegangen ist. Ich habe dieses Gleichnis verwendet, um Ihnen auch zu sagen, es reicht nicht einmal als Gleichnis für das, was uns bevorsteht, zur Erklärung. Wo das Netz eigentlich bedeutet, gut, wenn ich es verwende, dann ziehe ich etwas raus, was wirklich im Hintergrund ist, aber nicht alles. Dann sage ich, es gibt einfach noch mehr. Es ist noch viel schlimmer. Ich kann eigentlich nicht das Netz verwenden, um ein Experiment eben zu interpretieren, wenn ich ganz genau hingucke. Sondern ein Experiment ist eigentlich mehr so, wie wenn ich einen Fleischwolf verwende. Ich stecke oben die Wirklichkeit herein und trieble durch. Und vorne kommen die Würstchen raus. Und dann sage ich, die Wirklichkeit ist aus Würstchen zusammengesetzt. Ja? Dabei habe ich die Würstchen selber gemacht. Durch die Endscheibe, die da ist, kommen die da heraus. Und jemand anders hat einen Fleischwolf, der eine andere Endscheibe hat. Und da kommen Nudeln raus. Und da sagt die Welt, die Wirklichkeit ist aus Nudeln zusammengesetzt. Es hat weder das eine noch mit dem anderen zu tun. Das hat damit zu tun, dass wenn wir die Natur beobachten, Experimente durchführen, dann erfinden wir, welche Experimente wir durchführen und damit tragen wir eine Wichtung ein. Warum machst du genau dieses Experiment und kein anderes? Damit geht auch ein, welche Wahrnehmungen für uns wichtig sind. Das heißt, was wir von der Welt schon verstanden haben und was wir nicht verstanden haben. Das heißt, wir wissen auch, Wenn wir die Welt wahrnehmen, dann ist es nicht nur, dass wir einen Teil nur wahrnehmen, zum Beispiel nur die Welt, die durch das sichtbare Licht mir klar wird. Selbst das, was als sichtbares Licht auf mich zukommt, auch das machen wir nicht richtig. Wer hat in seinem Blickfeld je mal den schwarzen Fleck gesehen? Das, wo wir hingucken, muss immer ein schwarzer Fleck sein, weil meine Sehhaut ja an dieser Stelle nicht empfindlich ist. Aber das Gehirn ist klug genug, dass es sagt, ich nehme vergangene Information und die buttere ich da rein, sodass ich sage, ich habe keinen schwarzen Fleck in meinem Gesichtsfeld, weil das Gehirn führt, es gibt mir die zusätzliche Information, die in dieses Loch hereingehört, sodass ich nicht aufgeregt bin und sage, ich muss zum Augenarzt gehen. Ja? Das heißt, was wir wahrnehmen, ist nicht nur ein Teil, sondern wir retuschieren sozusagen das, was wir sehen, sodass es besser zu unserer Vorstellung führt. Wir sind eigentlich alle Mogler und deshalb streiten wir uns auch darüber, weil wir wirklich auch nicht nur verschiedene Dinge aufmerksam wahrnehmen, sondern sie auch retuschieren, während wir es machen. So, das nächste Bild bitte. Jetzt muss ich Ihnen sagen, diese moderne Physik, die herauskam, die sagt mir nur, dass diese alte Vorstellung jetzt nicht mehr klappt. Also was Heisenberg 24-Jährigen gefunden hat. Ja? Eine ganz andere Welt, und das will ich Ihnen kurz charakterisieren, nicht wirklich, aber nur, dass Sie sehen, wie andersartig diese Welt aussieht, als die, die wir annehmen, die wir in der Schule lernen und auch immer noch mit uns herumtragen. Und dann nehme ich hier ein aus Heisenbergs Buch, der Teil und das Ganze, wo er etwas über die Bedeutung der modernen Physik sagt. Die Quantentheorie, vergessen Sie das Wort Quantentheorie, das verwirrt eher. Das heißt, Quantentheorie, nennen wir es eher die moderne Physik oder irgendetwas von der, warum es den Namen hat, darauf brauche ich nicht einzugehen. Jedenfalls, also die moderne Physik ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass man ein Sachverhalt in völliger Klarheit verstanden haben kann und gleichzeitig doch weiß, dass man nur in Bildern und Gleichnissen von ihm reden kann. Wir stellen fest, wir haben keine Sprache mehr für dieses. Und darüber will ich Ihnen jetzt kurz was erzählen, damit Sie die Überraschung merken, die uns gegenübersteht. Ja, wir können gleich zum nächsten gehen. Ja, wie sieht das aus? Es kommt heraus, ich will das jetzt einfach mal aufführen und dann noch gleich etwas dazu erzählen, dass wir sagen, Wirklichkeit ist nicht mehr Realität im Grunde. Wir nennen es Potentialität. Und das versteht man auch nicht gut. Das ist so ein technisches Wort, das geheimnisvoll wirkt. Aber es drückt schon ein bisschen auf potenziell. Das heißt, es ist die Kannmöglichkeit, wie es sich materiell und energetisch manifestieren kann. Aber es ist nur die Möglichkeit und nicht, dass es materiell ist und energetisch ist. Nur die Möglichkeit. Das ist, also es wird etwas ganz Schwammiges an den Anfang gestellt. Nur die Potentialität. Eine Vorbereitung für eine materielle und energetische Form. Also primär kommt heraus, ist nur ein Beziehungsgefüge. Ein Beziehungsgefüge. Nur Beziehungen, Form, Gestalt. Und die Materie ist etwas, was nur in einer Vergröberung hinterher herauskommt, wenn man es ganz grob auffasst. Und wir leben in einer Welt, wo wir eigentlich nur diese grobe Sichtweise haben und sozusagen gar nicht sehen, was im Hintergrund eben ist. Und ich will jetzt drei Dinge herausheben als Konsequenz, die dabei herauskommen. Wir können gleich zum nächsten gehen. Und das ist das Erste ist, es ist am Anfang nur ein Beziehungsgefüge da, nicht einmal eine Beziehungsstruktur, ein Beziehungsgefüge. Und das führt dazu, dass man sagen kann, Materie ist nicht aus Materie aufgebaut. Die Frage, was ist und was existiert, ist nicht mehr zulässig. Es ist nur noch zulässig zu fragen, was passiert, was geschieht, aber nicht was ist. Und Sie sagen, das ist ja verrückt. Wie soll ich denn sagen, eine Antwort geben, auf was passiert, wenn ich nicht mit irgendetwas anfange, was erstmal existiert und dann sage, bewegen und so fort. Nein, ich soll jetzt von passieren sprechen, ohne dass ich Materie eingeführt habe. Eine reine Beziehungsstruktur. Da hakt es bei uns aus. Aber das liegt in dem alten Bild Realität, ich fange mit Materie an und alles, was ich mit Materie ist, ist dann Beziehung und so fort. Und jetzt fange ich auf einmal mit der Beziehung an und dann stelle ich fest, dass hinterher, wenn Beziehung mit Beziehung in Beziehung ist, dann kommt die Materie erst zum Vorschein, dann wird es eben etabliert nur. Und vielleicht muss ich Ihnen ein bisschen eine Hilfestellung geben. Viele sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, eine Beziehungsstruktur, die nicht auf Materie fußt. Ja? Ja, und dabei laufen sie alle mit einem Handy rum. Haben sie sich mal überlegt, was da passiert? Sie telefonieren jemanden in Paris an. Probieren Sie das mal an einer Bushaltestelle, wo Sie gerade Ihren Bus verpasst haben und Sie wissen nicht, was Sie jetzt machen. Und dann sehen Sie jemanden, der telefoniert und dann fragen Sie ihn hinterher, was hast du denn da gemacht? Ich habe mit Paris telefoniert. Und ich sage, und wie denn? Du hast doch gar keinen Draht. Ich sage, ich habe ein Handy, ja. Dann sage ich, ja, und was ist das Handy? Ja, ja, ist ein Handy, ja. Ja, und ja, wie geht es? Wie erreichst du deinen Freund in Paris, ja? Ja, es hat diesen kleinen Stupfen da unten, ja, und, ja, und, ja, und, ja, ich weiß auch nicht, der kitzelt da irgendwie den Äther und dann passiert was und mein Freund merkt es in Paris, ja. Da sagen, naja, also das ist schon ein Bild, aber es stimmt eigentlich nicht gut. Denn Äther gibt es ja gar nicht. Es ist, die elektromagnetischen Felder sind materiefrei. Das heißt, wir sprechen hier vom Vakuum. Was er mit seinem kleinen Stutzen da macht, er macht eine Delle in das Nichts rein und diese Delle sieht sein Freund in Paris und sagt, hier kommt mein Gespräch, ja? Mustererkennung. Und der andere muss nicht einmal in Paris sein, er kann in Marokko sein und er sieht die Delle auch von Marokko. Er könnte es auch auf dem Mond sehen. Ja, sie sagen, wie geht es? Kann das Nichts eine Gestalt haben? Ja, es hat eine Gestalt. Hier lernen es wir. Materielloses kann eine Gestalt haben und das nennen wir elektromagnetisches Feld, ja? Es ist in diesem Fall noch nicht ganz so, wie wir es brauchen. Es hat keine Materie, aber es hat schon Energie. Ja? Energie ist aber eine verdünnte Form von Materie. Dann kann man sagen, aha, also es ist ein bisschen die Energie verbogen, aber die Energie kann ich ja gar nicht greifen. Das heißt, es ist auch nur so ein Hirngespinst. Die Objektivität geht nicht mehr. Ich kann keine Objekte mehr definieren. Ich kann etwas nicht mehr fassen und nicht mehr begreifen. Die Welt ist nicht, die Potentialität ist nicht mehr auftrennbar, sondern sie ist nur eine Sache und kann nicht mehr in Dinge zerlegt werden. Das ist das immaterielle Fundament, macht uns große Schwierigkeiten. Und ich will Ihnen kurz sagen, wie man es gefunden hat, das nächste Beispiel. Nächste Bild. Das ist also nicht ein Planetensystem, das ist ein Atom. Und was ist denn passiert? Wir als Physiker, wir wollten wissen, reine Materie müssen wir haben und alle Formen ablösen, damit wenn wir reine Materie haben, etwas reine Materie ist, was man nicht mehr, keine Form mehr hat. Dann können wir die reine Materie nehmen und dessen Anordnungen dann uns anschauen, die Naturgesetze, und dann wissen wir, was in Zukunft passiert. Also, was ist die reine Materie? Und wir dachten, das Atom ist reine Materie. Atomos haben wir es genannt, es kann nicht mehr zerlegt werden. Und dann kam der Rutherford her, 1903, und sagte, Augenblick mal, das hat eine Form. Ja? Und dann hat man festgestellt, nee, da ist also wieder was drunter. Dann sagt man, Atom ist also verschenkt worden für das Falsche. Das Augenblick, das ist jetzt hier runtergekommen. Das ist also, nein, ist nicht gut. Das heißt, hören Sie mich jetzt? Ja, geht. Das heißt, wir haben dann dieses Planetensystem gesehen und dachten, gut, dann muss man eben als reine Materie jetzt die Bestandteile sehen. Und nun kam heraus, dass das nicht der Fall ist. Dieses System funktioniert physikalisch nicht. Wir dachten, es ist wie ein Planetensystem, aber es sind ja elektrische Kräfte und da geht es anders. Die Physik ist so einfach, dass man gemerkt hat, man kann nicht mogeln. Ja? Wenn es komplizierter ist, dann sagt man, dann muss man noch 10 Doktorarbeiten machen und dann können wir es auch verstehen. Es ist so einfach, die Physik, dass kein Fluchtweg mehr hat. Man musste sozusagen die Naturgesetze in diesem Fall ändern. Und das nächste Bild wieder, man stellte dann fest, dass Louis de Broglie, der hat also 1913 hat er gesagt, das sind ja gar keine Teilchen, das ist eine Welle, eine stehende Welle. Die Teilchen sind nicht einfach verschmiert, die Materie ist verschwunden, sondern es ist nur eine Schwingung da. Die Atome sind ein Schwingungsball und was da schwingt, das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nicht einmal elektromagnetisch, was schwingt. Das heißt, etwas, was nichts ist, echt nichts ist, hat eine Gestalt und das nennen wir Atom. Das heißt, unsere ganze Strategie ist zusammengebrochen, am Schluss die reine Materie zu haben und dann die Anordnung zu nehmen und alles zu erklären. Die Materie kommt, ist abhanden gekommen, sie verschwindet und es bleibt nur die Form da. Eine Gestalt, die keinen materiellen Träger eben hat. Nächstes Bild, das sieht selbstverständlich dann ein bisschen komplizierter aus, wenn man das ausrechnet. Das sind ganz komplizierte Dinge, das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Und diese Knötchen, die Sie dann haben, die so in allen Richtungen sich da so ausschwellen, ja, die sind nicht nur so aufgezeichnet, sondern die haben die Eigenschaft, dass sie Schwänze haben, die das ganze Universum ausfüllen, bis zum Rand. Es gibt überhaupt nichts Getrenntes in dieser Welt. Alles füllt das ganze Universum aus. Aber es ist schon hauptsächlich da. Aber dann überall ist ein Schimmer auch noch von Gegenwart woanders da. Und das verhindert hinterher, dass man von Teilen sprechen kann, weil alles sozusagen ausfüllt bis ins Unendliche, warum dann diese Sprache eben dann versagt. Nächstes Bild bitte. Und ich führe dann nur noch an, dass, wenn wir das jetzt auf die Biologie übertragen, ja, wenn Sie also diese Modelle sehen von der Doppelhelix, ja, dann sehen Sie überall diese Bällchen, ja, wie die sich also Händchen halten und so fort, um diese Doppelhelix zu bilden. Diese Bällchen sind diese komplizierten Sachen, die also nicht nur Händchen halten, ja, sondern wo man weiß, die gehen eigentlich durch den ganzen Strang dazu. Es ist nicht nur, dass die sich berühren, sozusagen einen Dialog führen, sondern alles hat einen Dialog auch mit dem Rest, Rest der Welt. Ja? Und das bedeutet das Folgende, nächstes bitte, wenn Sie hier nochmal das Bild sehen, nehmen Sie mal das unterste, das ist also die klassische Beschreibung, die also aus Materie brocket, ja, die alle getrennt sind, aber dann führen wir eine Wechselwirkung ein, Gravitation oder elektromagnetisch und so fort und auch noch und so fort und dann haben die einen Dialog miteinander. Ja, und ich, also dieses komische Dreieck da in der Ecke ist mein Auge, ich bin außerhalb, ich bin auch getrennt davon und selbstverständlich auch noch verbunden ein bisschen, dass ich es ansehe und so fort. Dieses Bild, nächstes, muss ich jetzt eigentlich anders sehen, dass alles, die Materiebrocken existieren gar nicht, die sind solche verschwommenen Dinger, ja, die nennen wir auch Vellikel manchmal, also sie sehen wie Partikel aus, also sind eigentlich Vellikel, ja, und die Wechselwirkung, elektromagnetische Wechselwirkung, die wir ausgeschmiert uns immer vorgestellt haben, die sind nun auch wieder teilchenartig. Das heißt, Wechselwirkung und Teilchen sind überhaupt nicht unterschiedlich. Und ich, der Beobachter, bin mit in diesem ganzen Schlamassel drin. Es ist nur eine Welt da und mein Auge schwimmt da auch darum und sagt, ich sehe die Welt von außen an und bin doch eigentlich verstrickt dabei. So sieht es also aus. Nächstes bitte. Und Sie sehen, das hat also große Ähnlichkeit eigentlich mit einer Struktur eines Gedichts, ja. Wenn Sie ein Gedicht haben, dann reicht es nicht aus, wenn Sie die Buchstaben sozusagen entziffern, ja. Und dann stellen Sie fest, wenn ein paar Buchstaben zusammenstehen, ja, dann auf einmal kommt eine Bedeutung herein, weil sie ein Wort gebildet hat. Und diese Wortbedeutung, die können Sie nicht sehen, wenn Sie die Buchstaben einzeln ansehen. Ja? Das kommt erst, wenn Sie es zusammennehmen. Da ist es ganz wichtig, dass ich die zusammen denke. Dass also nicht nur der Nachbar mit dem anderen sagt, ist es da, sondern über das ganze Wort geht. Und dann geht mir auf, aha, da ist ja ein Wort hier, das entsteht. Und ich kann hinterher einen Satz bilden, ich kann eine Strophe bilden, ich kann ein Gedicht schreiben und dieses Gedicht kann ich am Ende nur verstehen, wenn ich es bis zum Ende gelesen habe und sage, wo ist eigentlich die zusätzliche Information hergekommen? Sie sehen also schon beim Gedicht, das Wesentliche ist nicht, was man lokalisieren kann, ja, sondern eigentlich, was dazwischen ist. Die Buchstaben, die spannen sozusagen eine Bedeutung auf. Ja? Und das sehen Sie auch in einer anderen Form. Haben Sie sich mal überlegt, Sie hören eine Matthäus-Passion und Sie sehen es hinterher, also ein großes Orchesterwerk mit all diesen Instrumenten, Oboen und Geigen und Celli und Flöten und so fort. Und dann haben Sie einen vierstimmigen Chor und dann haben Sie auch noch die vier Solisten. Und hinterher machen Sie eine Schallplatte drauf und Sie sagen, wo ist der Sopran? Und dann nehmen Sie ein Vergrößerungsglas und Sie sehen den Sopran nicht. Weil der an keiner Stelle der Platte ist der, weil die etwas mit der Verwacklung dieser Linie hat, die auf der Plastikplatte eingeritzt ist. Ja? Oder wenn Sie eine CD nehmen, dann haben Sie auf der CD, wir sagen, es ist digitalisiert, es ist gar nicht digitalisiert, es ist binär geschrieben. Sie haben nur eine Abfolge von 0 und 1, nichts anderes. 0 und 1. Und aus der Abfolge von 0 und 1 kommt letztendlich heraus, dass das eine CD ist, wo die Matthäus-Passion drauf ist. Ja? Es ist nur über die Abfolge, die Formstruktur, die Anordnung spielt eine Rolle, dass das herauskommt. Und es kommt heraus, es ist ein Musikstück und es ist nicht ein Bild, das auch nur 0 und 1 ist. Nicht? Oder wenn Sie diesen Vortrag nehmen und so fort, da habe ich so einen Stick, ja? Auch nur 0 und 1. Das ist die Matthäus-Passion drauf, alle meine Vorträge, das sind ein paar Bilder drauf von meinen Ferien, alles nur 0 und 1. Ja? Ja? Ja, wahnsinnig. Ja? Das heißt, die Form, die Anordnung ist eigentlich das Wesentliche. Der Träger ist gar nicht so wichtig. Und unser Gehirn nimmt das total anders auseinander als unser Computer, der sagt 0, 1, 1, 1. Der wird die Matthäus-Passion nie hören. Der sagt nur, was will denn? Der Mensch, der tanzt da plötzlich rum und sagt, ist es nicht toll und so fort. Und er sagt, nur 0 und 1, was soll das denn? Ja? Nicht? Also Sie sehen, es ist, wenn man die Formstruktur hat, dann ist die Art der Anordnung, die ist sozusagen, ist ein Informationsträger. Und Sie sehen in diesem Zusammenhang, dass wenn man sagt, die Form ist erste Priorität oder die Gestalt, Form ist mal mehr was äußere, Gestalt ist, sagen wir, die innere Struktur der Anordnung, dann können wir, wenn man das mit dem Computer vergleicht, der Vergleich ist nicht ganz gut, ja, dass man sagt, aha, die Wirklichkeit ist eigentlich mehr Software und keine Hardware. Und das wissen wir beim Computer auch. Keiner hat mehr einen Schraubenzieher, wenn der Computer nicht tut und schraubt hinten auf und sieht, welche Lötstelle vielleicht wackelig ist. Sondern er fragt jemand, funktioniert nicht, kannst du mal ein bisschen rumfummeln. Ja? Das heißt, er ist nur in der Anordnung drin und dann repariert er das, ohne überhaupt eine Schweißstelle zu berühren. Ja? Das heißt, die Software ist ganz wichtig auf einmal. Und wir wissen auch, dass bei der Software gibt es nicht nur die Software, die ich selber schreiben kann, ja? Sondern ich habe auch die Software, wo es heißt Read-Only, die kann ich nicht verändern, mein Betriebssystem. Das ist also so, wie ich die Materie auch nicht ändern kann. Das ist einfach, was irgendwie festgeschraubt ist. Ich will Ihnen nur ein paar Gleichnisse eben geben. Das nächste Bild. Daraus folgt nun einfach, dass herauskommt, wenn die Wissenschaft die Materie verliert, dann gibt es keinen Reduktionismus mehr. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich es analysiere, in jedem Analyseschritt zerstöre ich Verbindungen. Und dann habe ich mein Problem. Ich habe alle Teile verstanden und ich glaube, indem ich jetzt das zusammen denke, ja, dann kriege ich wieder das, was ursprünglich war. Aber nur, wenn gewissermaßen der Bruch nicht etwas beseitigt hat. Und wir werden dann hinterher feststellen, das gilt so in ungefähr für die unbelebte Materie, aber nicht für die belebte Materie, das wissen wir. Wenn wir einen Menschen zerlegen, erst den Arm untersuchen, den anderen, ich nehme den raus, tun es unter dem Mikroskop und hinterher nehme ich Uhu und klebe es zusammen, der Mensch wird nicht mehr der Mensch, der er vorher war. Ja? Also wir wissen, da ist irgendwas verloren gegangen. So, das nächste bitte. Das zweite ist, und das ist jetzt hier eigentlich auch schon gesagt, und das hat etwas mit der Ganzheitlichkeit zu tun. Weil es nicht zerlegt werden kann, heißt es, der Kosmos oder die Potentialität, aber kann ich sagen, die Potentialität ist ein Kosmos. Es ist eine einzige, eine Einheit. Es ist ganz. Es ist ein Ganzes. Ja? Aber jetzt geht mir schon wieder die Sprache aus. Ja? Ich meine, wie soll ich das eigentlich bezeichnen? Das Ganze in unserer Sprache ist, dem kein Teil fehlt. Aber wenn es gar keine Teile gibt, dann kann ich nicht vom Ganzen sprechen. Also ganz muss ich rausschmeißen. Ja, aber wenn ich sage, das ist ein Ganze, ja, dann sage ich, gut, also es ist eins, ja. Aber dann ist auch nicht richtig, wenn ich sage eins, dann bin ich der eine und das, was auf das ich deute und sage, es ist eins, ist der zwei. Da habe ich schon zwei. Jetzt muss ich auch damit reingehen. Ja? Aber wenn ich da reingehe, dann kann ich nicht mehr eins sagen. Ja? Also wir kommen jetzt in diese Situation, dass wir von dem, was das eine bedeutet, eigentlich keine gute Sprache haben. Und im Sanskrit gibt es ein Wort dafür, das gar nicht so schlecht ist. Das heißt Advaita. Und wenn wir das übersetzen, Advaita heißt Zweiheit, Advaita heißt Nicht-Zweiheit. Es kann nicht auseinandergenommen werden. Aber es ist eigentlich nicht richtig. Das A heißt nicht die Negation. Nämlich Nicht-Zweiheit kann heißen, also drei oder vier ist noch zugelassen. Nein, ich will ausdrücken, es kann überhaupt nicht auseinandergenommen werden. Advaita. Das heißt, wir kommen hier in eine Sprache rein, die wir nicht mehr vernünftig verarbeiten können. Also, es gibt Fragen, auf die es keine Antwort gibt, wie zum Beispiel, was ist und was existiert. Wenn ich sage, es existiert nichts, das ist falsch. Die Frage ist falsch gestellt, sie hat keine Antwort. Wie soll ich mir das vorstellen? Das ist ungefähr so, wenn Sie fragen, welche Farbe hat ein Kreis? Rot, blau, grün? Nee. Farblos? Nee. Farbe macht für einen Kreis keinen Sinn. Die Frage ist falsch gestellt. Alle protestieren. Was? Farbe hat doch einen Kreis. Nehmen Ihren Kugelschreiber raus, machen auf dem Papier einen Kreis. Sagt, der Kreis ist blau. Ja, den Kreis, den du gemalt hast, der ist blau. Aber das Blaue kommt von deinem Kugelschreiber und nicht vom Kreis. Der andere hat einen roten Kugelschreiber und sagt, das ist doch rot, der Kreis. Aber die Farbe kommt von seinem Kugelschreiber. Jetzt kommen Sie in diese Schwierigkeit herein, wo, wenn wir unsere Sprache verwenden, wir Attribute hinzufügen, woher nicht da ist. Und so geht es uns mit Advaita. Wenn wir drüber sprechen, dann passiert genau, dass wir dann Beispiele nehmen und schon ist es falsch, wenn ich drüber rede, ist es ja zerstört, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will. Das ist also eine ganz wichtige Beobachtung. Nächsten, bitte. Wir müssen jetzt die Welt eigentlich ganz anders begreifen. Nein, ich kann sie nicht begreifen, schon wieder falsch. Begreifen heißt ja, dass ich meine Hand drum lege. Das kann nur eine Approximation sein. Wir müssen uns vorstellen, dass die Welt wie ein Lichtball ist. Ja? Aber dieser Lichtball ist nicht sozusagen überall gleich hell, sondern er hat eine Struktur. Er hat helle Flecken, er hat dunkle Flecken, er hat insbesondere auch ganz schwarzen Schatten, so dass es so aussieht, als ob er in Teile zerfällt. Ja? Was ist das für eine Welt, die Differenzierung zulässt, aber nicht Trennung, sondern nur helle und dunklere Flecken? Das nächste Bild bitte. Das liegt daran, dass die Logik, die im Hintergrund steht, nicht unsere Logik ist. Wir fragen, ist es hell oder dunkel? Ja oder nein, die zweiwertige Logik ist für uns wichtig. Es stellt sich heraus, die Logik, die im Hintergrund ist, die nennen wir eine modulare Logik. Da gibt es zwischen Ja und Nein alle Zwischenschritte. Und ich habe das hier gekennzeichnet mit einem Pfeil in einem Kreis. Plus 1 heißt Ja und minus 1 heißt Nein. Das heißt, wir auf einer Geraden gibt es nur diese beiden Punkte Ja und Nein. Aber wenn ich in die Fläche hereingehe mit einem Winkel, dann ist 0 Grad Ja und dann geht es durch einen Winkel 90 Grad, ist zwischendrin Ja und Nein. Und wenn ich 180 Grad ist, dann wird es Nein. Dieser Winkel ist eine ganz wichtige Grundlage dieser neuen Physik im Hintergrund. Dass sie etwas hat, was sagt, es existiert, aber Existenz bedeutet unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn Sie diese Kreisbewegung hier betrachten, ja, rauf plus 1 und dann 0 und dann geht es runter, minus 1 und fort, dann sehen Sie, dass Sie eine Welle bekommen. Warum wir in unserer Gleichnissprache immer wieder von Wellen sprechen. Wellen überlagern sich, die können sich verstärken, die können sich auch auslöschen und so. Ja. Nächstes Bild. Da will ich nur zeigen, wie die Wellen, wenn sie sich überlagern, auch Null machen können, das heißt also Schatten machen können. Ja? Sodass, das nächste Bild ein bisschen, diese Struktur der Welt, Die Differenzierung zeigt, Ähnlichkeit hat mit den klassischen Klangfiguren. Wenn Sie Sand auf eine Metallplatte tun, auf eine runde, und mit dem Geigenbogen anstrengen, dann fängt er an zu schwingen. Dann geht der Sand immer dorthin, wo es nicht schwingt, wo die Knoten sind. Und dann sagen Sie, aha, diese Welt ist zusammengesetzt aus Teilen, die alle voneinander getrennt sind. In Wirklichkeit ist es nur eine Schwingungsform. Müssen Sie jetzt nicht lernen. Der Punkt ist, dass man nur sagt, was im Hintergrund da ist, dass diese andere Variable ist, die zwischen Ja und Nein alle Möglichkeiten eben annimmt, die hat etwas damit zu tun, dass alles mit allem verknüpft ist. Wenn ich diesen Winkel sozusagen einfach ignoriere, dann fällt die Welt auseinander und ich komme zu meiner anderen Welt hinzu. Es ist dieses, was man auch Verschränkung nennt. Ja? Das heißt, Verschränkung ist auch kein gutes Wort, aber das ist so ein bisschen, wo man sagt, ich habe also zwei Stricke und wenn die verschränkt sind, nicht, dann lösen die sich nicht voneinander. Ich will aber jetzt noch zum letzten Punkt kommen, jetzt von dieser Dreiheit, nächstes bitte. Und das ist, jetzt kommt noch was Drittes dazu. Die Zukunft ist offen, ist nicht mehr determiniert. Nicht, wir sind gewohnt, dass wenn ich die Gegenwart kenne und die Gesetze, dass ich dann ausrechnen kann, was in Zukunft kommt. Das gibt es gar nicht mehr. Die Zukunft ist offen, die ist nicht festgelegt. Das hat etwas mit dieser Logik zu tun. Die gibt die Freiheit, dass die Naturgesetze nicht determiniert sind, sondern sozusagen verschmiert sind, ja, sodass ich es nicht voraussagen kann. Ja. Aber, das ist ganz wichtig, es heißt nicht willkürlich, es heißt nicht, nein, nicht beliebig verschmiert, sondern der Trend ist eigentlich noch da, aber was innerhalb der Trend, in dem Trend ist, das ist sozusagen offen. Nun, das ist hochaufregend, weil ich aus dieser mechanistischen Beschreibung herauskomme. Mechanistisch ist, dass ich eine Realität habe, die wie kleine Zahnräder sind, wo das eine Zahnrad die Bewegung des anderen genau bestimmt. Jetzt auf einmal ist es ganz anders. Es ist so Gummiräder, nur so ungefähr stimmt es, ja, aber nicht genau. Und damit bedeutet es, dass wir nicht mehr in diese Situation hereinkommen, dass wir fragen, ja, wir als Menschen, wir sind ganz bestimmt kein Zahnrad, weil wir haben doch den freien Willen und so fort. Und deshalb sind wir nicht Teil der Natur. Wir müssen uns rausnehmen und den lieben Gott fragen, ob er uns nicht ausstattet mit ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, weil wir ihn ja auf der Erde vertreten müssen in seinem Namen als Schöpfer. Nicht? Und dann sagen wir, ja, vielen Dank für diese Aufweichung, dass wir jetzt mit diesen Dingern spielen können, weil wir sind selber keine Zahnräder, nur die Welt um uns herum. Ja? Das ist der Grund, warum wir den Menschen so herausgehoben haben. Aber ursprünglich hat man ja nicht den Menschen rausgehoben und hat ihm den Geist gegeben, sondern nur dem Mann. Ja? Die Frauen hat man also ruhig zur Natur gerechnet und sie leiden heute noch darunter, dass man sagt, die Frauen sind eigentlich berechenbar. Und dass die glauben, sie seien nicht berechenbar, ist alles nur Einbildung. Nur wir als Männer haben eigentlich den freien Willen. Nun, das ist also nicht der Fall. Aber es stellt sich heraus, dass diese Aufweichung nicht nur zwischen Mann und Frau jetzt geschieht, sondern sie geht durch bis zum Grunde. Bis zum Grund gilt es, dass die Zukunft offen ist. Was bedeutet, die Zukunft ist nicht festgelegt. Und es kommt sogar noch dazu, dass es nicht nur die Zukunft offen ist, dass ich verschiedene Wahlmöglichkeiten habe. Ich habe sogar die Möglichkeit, etwas total Neues zu schaffen. Etwas total echte Kreation. Aus nichts entsteht etwas und dass, wenn etwas da ist, dass das dann auch wieder sich in nichts auflösen kann. Und Sie sehen, dass unsere jetzige Beschreibung der Welt ist ganz gegen Kreatives. Wir sprechen von Entfaltung und Evolution, ja, Entwicklung. Und was heißt das eigentlich? Entfaltung, Entwicklung bedeutet es, das ist die Welt, ja? Und ich entfalte sie jetzt und wickle sie aus. Das heißt Entwicklung. Nicht? Das heißt, wo ist da Kreativität passiert? Wir wollten nicht zugeben, dass es echte Kreativität gibt. Sondern es heißt nur, dass ich es jetzt lesen kann, ist nicht wirklich das, was Neues entstanden ist. Und das sehen Sie auch noch in der Beschreibung. Jetzt, wenn Sie die klassische Beschreibung des Universums, ja, mit dem Urknall, das ist alte Physik aus meiner Sicht, am Anfang der Urknall, ja, da ist das Schöpferische drin. Und von dort ab läuft es wieder ab nach Zahnräder-Methode. Ja? Und dass ich jetzt hier rede, ist schon im Urknall berücksichtigt, dass ich jetzt zu dieser Sekunde rede. Das ist doch eigentlich ein Schmarrn. Ja? Das kann man doch nicht wirklich glauben. Ja? Nein, jetzt kommt heraus, die Entwicklung, die Evolution ist nicht zu Ende, ja? Sondern sie findet in jedem Augenblick statt. Aber wir machen verschieden Gebrauch von dieser Kreativität. Ja? Wir machen verschieden Gebrauch. Zum Beispiel dieser Tisch hier, ja, der ist da. Ich drehe mich um, er ist da. Und ich sage nicht einmal, ich gebe ihm nicht einmal einen neuen Namen. Der hat sich einfach kopiert, weil ihm nichts eingefallen ist. Ja? Und deshalb sage ich Tisch, Tisch, Tisch. Und, aber er hat sich einfach nur nicht gerührt. Er war nicht kreativ genug. Ja? Wenn ich aber Sie ansehe, ich drehe mich einmal um, die Gesichter sind total anders. Ja? Also wir sind noch kreativ. Ja? Das heißt, wir wissen, dass wir in jedem Augenblick auch anders sein können als wie in der Vergangenheit. Das heißt, das kommt nun praktisch zum Ausdruck. Das nächste bitte. Und das ist nun eigentlich das Ergebnis, das herauskommt. Der Kosmos, ich verwende jetzt das Wort Kosmos, Wirklichkeit, ist ein geistig lebendiger Kosmos. Und jetzt mache ich etwas ganz Schlimmes, dass ich das Wort Geist einführe und auch lebendig, weil wir haben das nur definiert in unserer Dimension. Jetzt habe ich also das Wort Geist verwendet anstelle von Potentialität, weil ich sage, das ist ein reines Beziehungsgefüge und jetzt schaue ich in unserer Sprache nach, haben wir irgendwelche Worte, über die Beziehung bedeutet, wo ich nicht sofort frage, was ist A und B, ja? Sondern wo ich einfach sage, ich meine eigentlich nur Beziehung. Und dann gibt es eigentlich das Wort Geist. Wenn man Geist sagt, dann fragt nicht jemand, ja, wer ist A und wer ist B, mit Geist verbunden. Geist ist eine Beziehungsgefüge. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber auch mit Liebe ist es so. Liebe ist auch ein Beziehungsgefüge, wo ich nicht sofort frage, wer ist mit dem verliebt, ja, sondern das ist ein viel allgemeiner Begriff, ja. Aber im Üblichen sollte ich überhaupt keine Substantive verwenden, sondern ich sollte einfach Verben verwenden, dass ich eben sagen, wandeln, wahrnehmen, leben, lieben. Das sind alle Strukturen, die eigentlich mit dieser Urzusammensetzung zu tun haben. Jetzt das nächste Bild. Jetzt muss ich aber wirklich mich beeilen, dass ich jetzt sage, ich habe ja immer noch von Mikrophysik gesprochen. Und Sie wissen, die Physiker sind schrecklich, ja? Die können sich verlieben in irgendetwas, was sie gefunden haben und babbeln die ganze Welt voll, weil sie sagen, ich habe alles gefunden und die nehmen nichts wahr in der Welt außer das, ja? Und dann wollen sie alle glücklich machen. Sie sehen Helene in jedem Weibe, wie man sagt, ja? Ich will Ihnen nun zeigen, hat das überhaupt Auswirkungen auf die Welt, in der wir sind? Wir sind ja 8 Größenordnungen darüber hinweg. Das heißt, wir haben mit Gebilden zu tun, die Billionen mal Billionen Atome eben haben. Ich sollte gar nicht mehr Atom sagen. Atom gibt es ja nicht mehr. Also wie nenne ich Atom? Ich kann nicht Teilchen sagen, ich darf nicht Atom sagen. Was sage ich? Ja? Ich nenne es mal Passierchen. Es sind kleine Dinge, die passieren. Ja? Oder Wirks. Ja? Irgendkleine Wandlungen. Ja? Aber wenn ich sage wandeln, dann ist es nicht nur an dieser Stelle, sondern irgendwas passiert, eine Wandlung. Artikulation, die hauptsächlich sich hier wandeln und dort nicht. Also ich habe einen Sack voll Wirks oder Passierchen. Und wie verhält sich so ein Sack voll, wenn ich ihn durchschüttle? Da kommt nur so ein ganz lächerlicher Durchschnitt raus, ja? Der viel einfacher ist. Das ist so, wie wenn der Oberbürgermeister von Hamburg auf dem Städtetag über den Hamburger redet. Nicht, ich meine jetzt nicht den Hamburger, den man essen kann, sondern von den Menschen. Ja? Aber ich kann Ihnen sagen, wenn der Oberbürgermeister vom Hamburg auf dem Städtetag redet, dann sieht er ziemlich ähnlich aus wie der Hamburger, den wir dann auch zum Essen haben. Es ist nichts mehr von der Lebendigkeit da, weil alles ausgemittelt ist. Ja? Nicht? Das heißt, ich spreche von einem Ameisenhaufen als ein Kegel, der im Wald steht und sage nicht, dass da, wenn ich genau hingucke, das also nur ein Gewusel ist von Dingen. Und nur im Mittel steht er da. Und ich habe nicht das feine Auge, ja, um das zu sehen. Und wenn ich den Ameisenhaufen sehe, dann würde es so, dass der Ameisenhaufen so groß ist wie der Mount Everest. Ja, und ich sehe da überhaupt nicht, dass da irgendwas Lebendiges eben ist. Ja. So, das ist also jetzt der Punkt. Wir haben recht, dass wenn wir ausmitteln über all das, dann kommt die alte Physik wieder raus. Und es bedeutet, dass bei dieser Ausmittlung, diese modulare Logik, dieser Winkel Phi, alle Winkel gleich oft vorkommen, ja? Und dann ist es so, wie wenn er nicht da ist, und dann kommt die klassische Physik heraus, dann gibt es die Kausalität und ich kann all diese Dinge, diese Sprache, kann ich dann wirklich sprechen. Also, vergesst es, was ich erzählt habe, wenn es bei diesem bliebe. Aber jetzt könnte ich mich fragen, ist es eigentlich so, dass das, was da drunten ist, 8 größere Potenzen, überhaupt keinen Fußabdruck eben macht in unserer Dimension? Und dann würde man sagen, nein, also Augenblick mal, wir sind ja Elementarteilchenphysiker, wir wissen ja, dass es da unten anders ist, ja? Gehen Sie jetzt mal nächstes, noch weiter, das tote Materie, über das habe ich gerade gesprochen, weiter. Auch das mache ich, führe ich gleich vor und dann das nächste. Das ist so, wie wir Elementarteilchenphysiker die Elektronen wahrnehmen. Ja? Wir nehmen ein Gas, ein Luft, die mit Wasser gesättigt ist, mit Wasserdampf gesättigt ist. Und wenn jetzt so ein Teilchen durchgeht, dann macht es einen Kondensstreifen wie ein Flugzeug. Und Sie können sich vorstellen, dass das Flugzeug kann sehr klein sein und Sie sehen nur den Kondensstreifen. Ja? Das heißt, das Flugzeug, das löst eine Kettenreaktion aus, nicht? Es eigentlich macht eine Lawine, ja? Das heißt, ein Wassertröpfchen wird da angeht und dieses Wassertröpfchen, das stößt das andere und macht es auch zum Wassertröpfchen und dann kriegen sie auf einmal diesen ganzen Nebel, ja? Das heißt, ich sehe auf einmal, da muss ein Flugzeug gewesen sein, das ist ein Kondensstreifen. Was Sie hier sehen, hat nichts mit den Elektronen zu tun, sondern all die Lawinen, die also von diesem Elektron da ausgelöst sind. Ja, Sie brauchen einen Zustand, einen Wetterzustand, der auf der Kippe ist. Er fängt jetzt gleich an zu regnen, es bildet sich Nebel und dann regnet es, ja, so ein Zustand. Nun, ich kann hier jetzt nicht diese Luft hier hereinnehmen und deshalb habe ich Ihnen diese Wettersituation hier hereingenommen. Und indem ich Ihnen hier ein Pendel vorführe. Und dieses Pendel, das schwingt entsprechend den klassischen Gesetzen. Wir können das genau berechnen, ja, wie das schwingt. Das müssen Sie im Abitur können oder Sie fallen durch. Ja. Ich darf es nicht zu weit auslenken, weil dann stimmt es nicht mehr ganz, aber das sagt man, das bitte nicht zu weit auslenken, so genau möchte ich es nicht wissen. Ja? Und wir sind ganz stolz daran, die klassischen Gesetze gelten da. Aber kein Mensch sagt Ihnen, dass das nicht mehr geht, wenn Sie das sozusagen auf den Kopf stellen. Wenn Sie das Pendel hier auf den Kopf stellen und dann fragen, fällt es links runter oder rechts runter, dann sagen Sie, weiß nicht, oder es kommt drauf an, wird man sagen. Und wenn man sagt, es kommt drauf an, dann meint man, ich möchte ganz sicher sein, dass du genau in der Mitte bist. Aber wenn du nicht genau in der Mitte bist, also ein bisschen links, der Schwerpunkt des Pendels links und rechts von der Linie, die vom Erdmittelpunkt über die Achse hier oben geht, dann fällt es eben nach links oder rechts. Ich muss also ganz genau hingucken. Ja? Aber das ist eigentlich nicht richtig. Wenn ich noch weiter in die Mitte gehe, dann passiert auf einmal etwas ganz anderes, dass dieses Pendel davon abhängt, das Fallen, ob ich links oder rechts von dem Pendel stehe, weil ich habe nämlich auch die Fähigkeit der Sonne, wie die Erde anzieht, gravitative Anziehung, wenn ich hier stehe, dann kommt es zu mir rüber und wenn ich hier stehe, kommt es auch zu mir rüber. Und dann kann ich sagen, also ich kann das vorher sagen, was da passiert, dann laufe ich dahin und Sie denken, ich bin ein Zauberer. In Wirklichkeit habe ich nur meine Position verändert und Sie wissen nicht, dass selbstverständlich das Pendel dann eine zusätzliche Kraft zieht, dass es einmal nach links oder rechts zieht. Aber ich kann nicht lang stolz sein, weil nämlich, ob es links oder rechts ist, hängt auch all von Ihnen ab. Ja? Jemand greift nach seiner Nase und schon ist die Rechnung im Eimer. Ja? Nicht? Das heißt, Sie sehen, Instabilität können Sie auch positiv ausdeuten. Instabilität bedeutet hohe Sensibilität. Es ist ganz sensibel, was alles passiert. Und nicht nur, was hier im Raum passiert. Da fährt ein Auto vorbei hier oder ein Schiff in den Hafen fährt ein oder der Andromeda-Nebel, der schickt ein Photon herunter und der bestimmt, in welcher Richtung das Pendel fällt. Ja? Das heißt Instabilität, hohe Sensibilität. Das ist die Geschichte, die Sie immer wieder hören, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings ein Taifun, ein Hurrikan auslösen kann. Nicht, dass er das auslöst. Das heißt nur, ich brauche eine Wettersituation. Da wird es ein Hurrikan geben, aber warum genau an dieser Stelle und nicht woanders, macht der Schmetterling. Bong, macht er hier und dann fällt es runter und dann fängt das ganze System an dieser Stelle an und der Hurrikan breitet sich aus. Ja? Das heißt, diese Situation, diese instabile Situation, ist dasjenige, was diese Sensibilität schafft. Und jetzt sehen Sie, jetzt komme ich mit meiner modernen Physik und sage, ja, wenn das so ist, dann tastet dieses Pendel, diese Hintergrundfeld ab, die diese geistige Lebendigkeit hat. Das ist ja gar nicht die Welt, die wir vorher beschrieben haben in der Realität. Hier wird die Wirklichkeit abgetastet und nicht die Realität. Ja? Aha, und das ist geistig und das ist lebendig. Das heißt, ich könnte sagen, dieses Pendel, wenn es hier oben ist, das hat das Gefühl, es hat eine Freiheit, dass es sich entscheiden kann, falle ich links oder rechts runter. Hier bin ich frei, hier darf ich sein. Aber es dauert nicht lang, es kommt nicht mehr an diesen Punkt hoch, es hängt runter, einmal frei gewesen und schon gestorben. Ja? Wäre nicht gleich total, aber es wird immer weniger. Die Reibung, die da ist, die zeigt, dass wir immer die Tendenz haben, dann auch zu sterben. Allmählich werden wir abgenützt und gehen herunter. Gut, so. Wir würden sagen, das könnte ich noch nicht mit lebendig nennen, dass ich an dieser Stelle lebendig bin. Das Pendel sagt auch, ich möchte es nochmal haben. Dann kann ich es entweder nochmal nach oben tragen, aber ich sage, ich mache das ein bisschen einfacher. Ich habe dich nämlich gefesselt hier. Und du bist ja eigentlich ursprünglich nicht gefesselt. Ich ziehe hier zwei Arretierungen heraus. Ich mache ein kleines Lämmchen an, dass Sie das unten sehen. Das hat nichts mit dem Vorgang zu tun. Und jetzt werfe ich dieses Pendel an. Dieses Pendel geht jetzt unendlich oft durch diese Instabilitätspunkte durch. Es hat also immer wieder die Sensibilität, wo sie auf einmal in die Welt rausgucken kann, wie es ist. Ja? Aber nur, wenn es oben ist. Und Sie sehen auch nicht unendlich oft. Weil wenn es müde wird, dann stirbt es auch mir ziemlich schnell weg. Das heißt, aber es ist mehr als einmal. Ja? Nicht? Und das nennt man Chaospendel. Ja? Weil man gesagt hat, Chaos, das weiß, was in der Welt insgesamt ist, aber weil wir es nicht wissen, sagen wir, es ist beliebig, ich habe keine Ahnung und dann ich nenne es Chaos. Aber in der neuen Welt ist da draußen kein Chaos, sondern da ist eine Korrelation, dass alles mit allem verbunden ist. Und jetzt müsste ich ihm dieses Experiment vorführen, dass ich nicht nur ein Pendel habe, sondern zwei Pendel und die tasten gleichzeitig denselben Hintergrund ab und dann würden sie feststellen, dass jedes Pendel chaotisch ist, aber die Beziehung zueinander, die hat eine gewisse Regelmäßigkeit. Ja? So, jetzt fragen Sie sich, paar Minuten gelebt, kann man noch nicht wirklich leben sagen, gebe ich zu. Ja? Also da müssen wir schon ein bisschen Tag wenigstens, ein Tagsfliege möchte man hinkriegen auf diese Weise. Ja? Und jetzt sehen Sie aber das Folgende. Überlegen Sie mal, warum laufen wir auf zwei Beinen anstatt auf vieren? Instabil. Ja, so ein Blödsinn, ja? Da fällt man doch dauernd, ja? Aber wenn ich auf dem Bein stehe, ich habe die Freiheit. Das Freiheitsgefühl ist für mich wichtig. Ich bin Mensch, ich entscheide, in welcher Richtung ich falle. Ich liege am Boden, ich kann dann nicht mehr sagen, es hat sich gelohnt, weil ich nicht mehr reden kann, ja? Und ich habe ein zweites Bein und das hat dieselben Allüren. Ich bin frei. Ich falle, ja? Und liegt am Boden auch. So, jetzt sagen Sie, können wir nicht kooperieren miteinander? Ja? Sag mal, wenn ich falle, geh du nach vorne und fang mich auf. Und wenn du vorne bist und du fällst, dann gehe ich nach vorne. Und hier, wir laufen durch die Gegend. Instabilität, dynamisch stabilisiert nennt man das, ja? Das heißt, ich falle, ich falle, ich falle. Und immer komme ich wieder in den Zustand der Sensibilität herein. Jetzt habe ich ein bisschen gemogelt, ja? Weil es ist nicht immer nur ein Fallen. Bei jedem Schritt muss ich das Bein, das vorne ist, muss ich strecken erst, weil ich bin ein bisschen runter mit meinem Schwerpunkt. Das heißt, diese dynamische Stabilisierung muss energetisch gepumpt werden, wie wir sagen, wie ein Laser. Ich muss Energie zuführen, dass ich immer wieder auf diesen hohen Punkt hereinkomme. Und jetzt sehen wir etwas ganz Interessantes. Die Sensibilität hat etwas damit zu tun, dass ich in diesen Instabilitätspunkt komme. Diesen Instabilitätspunkt aber immer wieder zu erlangen, muss ich mit Energie füttern. Die Energie ist wichtig, aber sie ist nicht zu verwechseln mit der Sensibilität, indem ich den Hintergrund abtaste. Da sehen Sie, dass also, wenn wir in diesem Fall jetzt, sagen wir mal, das Geistige nennen, diesen Informationshintergrund, er hat nichts mit Energie zu tun, ja? Sondern es ist eine Einsicht in einen Zusammenhang, der nicht mit Energie zu tun hat, aber die Voraussetzung, dass ich sensibilisiert bin, hat mit Energie zu tun, ja? Und das ist Ihnen auch ganz klar, dass die Formstruktur in diesem Fall mehr mit dem Geistigen zu tun hat. Das können Sie an Ihrem Computer sehen. Schreiben Sie mal einen Artikel, wo Sie hinterher ganz stolz sind, ja? Dass das sowas Gescheites habe ich schon Jahre nicht mehr geschrieben, ja? Und dann nehmen Sie einen anderen Artikel aus Ihrem Computer, der genau dieselbe Länge hat, ja? Der aber saudumm ist, ja? Und dann vergleichen Sie den Elektrizitätsverbrauch beim Schreiben des einen den anderen. Ist genau dasselbe, ja? Das heißt, Sie sehen, dass Sie also mit dem Energieverbrauch nicht hinkönnen, ob die Anordnung der Buchstaben etwas Gescheites war oder nicht, ja? Es ist auch so, dass Sie dann auch wirklich den Code auch kennen müssen. Nun, dieses Gleichnis ist insofern ganz interessant, weil wir bei dieser Gelegenheit feststellen, mal gerade sehen, etwas Interessantes, dass der Punkt der größten Unsicherheit derjenige ist, wo Sie sozusagen die Sensibilität haben. Hier sehen einen ganz wichtigen Zusammenhang. Leben und Sicherheit schließt sich aus. Sie müssen immer wieder wagen, in die Unsicherheit hineinzugehen, um die Sensibilität zu haben. Aber diese Unsicherheit ist nicht unendlich, ja? Und das sehen Sie. Ich bin unsicher auf einem Bein und in der Tat, die bezahle ich mit meinem Leben, indem ich am Boden liege. Ich komme nicht mehr auf die Beine. Wenn das Lebendige in Kooperation kommt, die Instabilität in Kooperation komme, dann können die sich wechselseitig stützen. Das heißt, die Unsicherheit wird immer wieder aufgefangen. Und deshalb haben wir eine Entwicklung des Lebendigen, das immer komplizierter wird, weil es immer wieder neue Beine macht. Und Sie sehen, das Wichtige bei den Beinen ist, dass diese Beine etwas Verschiedenes machen müssen. Wenn ich sie zusammenbinde, ja, also sagen, ein Bein muss die Bewegung auf diese Art und Weise machen, dann falle ich einfach genauso wie mit einem Bein. Das Wichtigste ist beim Lebendigen, ist die Vielfalt. Wir müssen alle etwas Verschiedenes machen, damit wir, wenn wir kooperieren, einander stützen können und sozusagen dieses Lebendige über noch längere Perioden eben weiterführen können. Und das ist der Grund, warum wir nicht weiterkommen, weil wir die Naturwissenschaft anwenden auf das Unbelebte, ja? Und dann eigentlich sagen, ja, nur wenn ich es im Griff habe, ist es gut. Und Sie sehen, ich habe diese Sache lebendig gemacht, indem ich Arretierungen herausgezogen habe. Wenn Ihr Schutzblech klappert, dann ziehen Sie die Schrauben fest und dann ist es besser. Aber im Lebendigen ist gerade umgekehrt. Wenn etwas nicht funktioniert, Zapfen raus. Dann gibt es einen Darstellungsraum, das viel mehr Möglichkeiten hat, die geeignet sind, sich anzupassen an andere Bedingungen. Na, gerade sehen, wie ich muss jetzt allmählich zum Schluss kommen. Wir machen das nächste Bild. Ja, da habe ich das, also was ich jetzt gerade beschrieben habe, und dann das nächste. Ja, Sie sehen nun, dass das Lebendige genau im Gegentrend geht zu dem Unbelebten. Im Unbelebten haben wir einen wichtigen Satz. Der Hauptsatz der Thermodynamik heißt, das brauchen Sie nicht zu verstehen, sondern Sie brauchen nur Ihren Schreibtisch angucken. Er wird immer nur unordentlicher und nicht ordentlicher. Ja? Es ist nie so, dass wenn sie nochmal 2 Stunden dran arbeiten, das auf einmal aufgeräumt ist. Er kommt immer nur zur Unordnung, ja. Und das liegt daran, der zweite Hauptsatz ist nichts anderes, der sagt, in Zukunft passiert das Wahrscheinlichere wahrscheinlicher. Ja, Tautologie. Deshalb nennen wir es ja wahrscheinlicher. Nein, das ist ein ganz wichtiger Satz. In Zukunft passiert es wahrscheinlicher wahrscheinlicher. Ein aufgeräumter Schreibtisch ist etwas ziemlich Unwahrscheinliches, ja. Und deshalb hat es die Tendenz, ich möchte etwas wahrscheinlicher werden, und dann ist er ungeordnet, ja? Ja? So ist es. Und wenn er ganz ungeordnet ist, wenn alles durcheinander ist, ja? Und dann kommen Sie nochmal her und sagen, ich guck weg und ich mache einfach nur so. Sie werden sehen, er ändert sich nicht mehr, ja? Es ist der stabile, wir nennen den thermodynamischen Grundzustand, der unordentlichste Zustand, der kann nicht unordentlicher werden und da kann man noch so lang herumwühlen, ja? Er wird nicht unordentlicher, ja? Aber wenn Sie ihn ordentlich haben wollen, dann müssen Sie ihn aufräumen, ja? Und dann brauchen Sie die ordnende Hand, ja? Und die ordnende Hand, die ist eben nun notwendig, die muss in der anderen Richtung gehen. Das ist die Energie, die Sie zuführen, eine geordnete Energie, die sie zuführen müssen, die das ermöglichen. Aber es ist ganz wichtig, es ist nicht nur die ordnende Hand. Die ordnende Hand ist nicht nur eine geordnete Bewegung. Sie müssen auch beim Schreibtisch aufräumen, müssen Sie jedes Papier in die Hand nehmen und sagen, das ist erledigt, unerledigt, und dann machen Sie eine andere Bewegung. Wenn Sie dieselbe Bewegung immer wieder machen, dann kommt keine Ordnung herein. Nicht? Sondern wenn Sie dann mit den Händen so reingehen, dann machen Sie Kartenmischen, dann wird die Unordnung nur viel schneller gemacht. Nächstes Bild bitte. Die Energie, die wir brauchen für diesen Ordnungsprozess, kommt von der Sonne. Ja? Das ist der Grund, warum wir Leben auf der Erde haben. Aber genau gesprochen ist es gar nicht die Energie. Energie ist auch das falsche Wort, nur nebenbei gesagt. Sie sehen, die Energie, die eingestrahlt wird, die muss wieder entsorgt werden, sonst würde ja die Erde allmählich ins Sieden kommen. Wenn es immer die Energie aufnimmt, dann wird es wärmer und wärmer. Es muss wieder zurückgestrahlt werden. Und wir haben den schwarzen Nachthimmel, der schwarz ist, weil wir ein expandierendes Universum haben, ist sozusagen die Müllhalde, der schwarze Himmel, der die ganze Energie wieder absaugt. Ja? Aber auf eine Art und Weise, wo die Oberflächentemperatur dann verschieden sein kann. Und das ist ja unser CO2-Problem. Aber im Wesentlichen wird die Sonnenenergie wieder in den Weltenraum zurück. Ja, was ist dann für das Wachstum eben wichtig? Das, was ich beifügen muss. Es ist nicht die Energie letzten Endes, sondern es ist eine Ordnungseigenschaft, dass die Sonnenenergie, die eingestrahlt ist, höher geordnet ist als die ausgestrahlte Wärmeenergie. Und es ist diese Ordnung, Syntropie nennt man das, Neckentropie, vielleicht kennen andere Leute, was eigentlich der wesentliche Punkt ist. Nächstes Bild bitte. Da will ich Ihnen nochmal das Paradigma des Lebendigen eben zeigen. Das muss uns eingehen, dass wir endlich uns mit dem Lebendigen identifizieren und nicht mit dem Toten. Und wir tun das automatisch, indem wir nur auf die Wissenschaft gucken, was die sagt. Aber die hat ja eigentlich nur die Erfahrung mit dem Unbelebten. Und das Belebte, das Paradigma des Lebendigen ist eben das Folgende. Wenn ich irgendetwas habe, es ist immer Kreativität da, ist eine Tendenz da, dass das, was da ist, immer versucht, in neuer Form zu erscheinen, immer etwas abgeändert. Nie dasselbe, weil die Zukunft ist ja offen. Das heißt, ich habe praktisch eine Emanzipation, Sie können auch sagen, das ist sozusagen eine Entwicklung, eine Individualisierung, ja, dass ich nicht mit dem übereinstimmen will, genau wie das andere. Keine 2 Eichenblätter sind dieselben, die sind immer verschieden. Ich komme in diese Vielfalt herein. Aber diese Vielfalt, bei der bleibt es nicht. Die fangen nun ein Spiel an miteinander. Wie können wir miteinander spielen, kooperativ, dass wir wieder zu einer neuen Einheit kommen, die eine gewisse Stabilität haben. Das ist der Gehvorgang, nicht? Jeder weiß, ich muss das ein bisschen einüben, ich falle manchmal und dann habe ich einen Rhythmus heraus. Das heißt, dieses Plussummenspiel muss gelernt werden, aber ist der Vorteil, wenn es für einen ein Vorteil ist, hat das andere Bein auch einen Vorteil. Also Sie sehen, dass das, was wir missverstehen heute, wo wir fragen, sind wir hauptsächlich für Individualismus oder sind wir für ein soziales System, das ist überhaupt gar keine Streitfrage. Beides ist notwendig. Die Individualisierung ist notwendig, dass jeder den Drang hat, alles, was an ihm wichtig ist, zu entwickeln. Das ist in dem Prozess mit drin. Und das Zweite ist, dass er hinterher fragt, wie kann ich diese besonderen Fähigkeiten wieder in die Gesamtheit einführen, sodass wir einen neuen Komplex bekommen, einen neuen Zusammenhalt bekommen, wo der Vorteil des einen auch der Vorteil des anderen ist, wo all diese Vielfalt der Möglichkeiten noch weiter bestehen, aber nicht gegeneinander gehen, ja? Weil Sie sehen schon bei dem Leben, bei dem Gehen, ja, dass Sie sagen, oh, Freund-Feind-Verhältnis, die machen genau das Umgekehrte. Wenn das Bein hinten ist, geht das andere nach vorne. Das ist ja gerade der Witz. Kraft und Gegenkraft zusammenspielt, gibt mir die Balance. Und in der Balance habe ich diesen Schwebenzustand, wo ich an das Geistige angebunden bin und habe einen Zugriff dann sozusagen an das Internet. Ja, so könnte ich das Geistige nennen, im Hintergrund. Das ist gar nicht meine eigene Erfahrung. In die habe ich reingefüttert, aus dem kann ich auch das wieder rausholen. Nächstes Bild. Ich will noch kurz etwas sagen über, wenn ich höhere Ordnung sage, nächstes Bild bitte, unter Augenblick, nochmal das Vorherige. Ja. Wenn ich höhere Ordnung sage, dann denken viele, ein Kristall ist ein geordnetes System. So meine ich Ordnung nicht. Es ist eigentlich eine primitive Ordnung. Wenn ich einen Teil des Kristalles kenne, kenne ich das Ganze. Und jetzt das nächste Bild. Und jetzt bei der DNS, das sehen Sie, wenn Sie ein Stück kennen, dann kennen Sie das andere nicht. Das ist viel höher verschlüsselt. Da steckt viel mehr Intelligenz sozusagen, viel mehr Information drin. Nicht? Und die DNS, die sieht in der Tat wirklich so aus wie ein Gedicht. Das nächste bitte. Wie ein Gedicht, ja. Und Sie sehen, ich habe das schon gesagt, das Gedicht, das kann ich nicht wirklich sagen, dass wenn ich es analysiere, die Buchstaben, entgeht mir eigentlich der wesentliche Witz, ja. Das heißt, ich kann als ein Naturwissenschaftler eben es analysieren und ich will es jetzt nicht vorlesen, ein wunderbares Gedicht. Wenn man Zeit hätte, dann würde man das vorlesen. Aber es ist ein wunderbares Gedicht. Und wenn ich es also wissenschaftlich analysiere, dann kommt dasselbe raus, wie wenn, nächstes Bild bitte, wie wenn ich dieses analysiere. Das ist dasselbe Gedicht, Goethe-Gedicht. Aber was ich gemacht habe, ich habe die Buchstaben am Alphabet gespiegelt. A mit Z vertauscht, B mit Y und so fort. Das heißt also, Verteilung der Buchstaben ist identisch mit dem Vor. Für einen Naturwissenschaftler haben diese beiden Gedichte dieselbe Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit, denselben Informationsgehalt. Aber da verstehen Sie überhaupt nichts mehr. Ja? Und wenn jemand vorher das gelesen hat und kann kein Deutsch, dann würde er auch sagen, so sieht es auch für ihn aus. Ja? Ja? Wir müssen das im Kopf haben. So sehen wir die Natur. Wir haben nicht verstanden das Gedicht, das im Hintergrund ist, wie alles mit allem zusammenspielt. Wir sagen, Vielfalt, das können wir sehen. Also der liebe Gott, der war ein Spielertyp. Das heißt, er hat also 26 verschiedene Stücke gehabt und er hat da herumgewürfelt und so fort. Aber wie komisch, wie er das angeordnet hat, immer mal wieder Lücken dazwischen, kein Mensch versteht das. Ja? Das hat man doch nicht wirklich im Griff. Ja? Und jetzt kommt dieser intelligente Mensch und sagt, ah, ich habe doch die Natur verstanden. Ich meine, wir sollten ein bisschen effizienter die Wirklichkeit machen. Und dann macht er das Folgende, das Nächste, dass er sagt, das ist das Goethe-Gedicht. Das ist jetzt übersichtlich, ja? Das kann man jetzt im Google speichern. Man muss nur sagen, wie viele Buchstaben von welcher Sorte vorkommen. Und dann nicht und auf diese Weise nicht. Jetzt, wir sind hochzufrieden damit. Wir sagen so, schauen Sie mal, diese vielen Ns, die wir Menschen hingekriegt haben. Die Natur hat nur zwei Ns zusammengebracht. Aber wir haben 63 Ns nebeneinander. Ist es nicht toll, was der Mensch kann, was die Natur in 3,5 Milliarden Jahren nicht geschafft hat? Ja? Nicht? Wir missverstehen sozusagen diese ganze Geschichte. So, nächstes bitte. Ich will Ihnen noch ein Bild zeigen, das für uns ganz wichtig ist. Ja? Wenn wir diese Vorstellung haben, jetzt wirklich von der Biosphäre, also von dem Teil, das wir lebendig nennen, im Grunde ist alles lebendig, aber was offensichtlich lebendig ist, ja, dann entspricht das eben in dem Sinne, dass es alles in dieser instabilen Situation ist. Dann bedeutet es, dass unser Biosystem eigentlich wie ein Kartenhaus ist. das sorgsam aufeinander getürmt ist. Und wir tanzen da oben rum und sagen, wir sind der Größte. Ja? Und wir haben keine Ahnung, dass auf was wir herumtanzen, nur Karten sind, die so geschickt gestellt sind, dass das ganze Haus nicht zusammenbricht. Das Bild ist nicht ganz richtig, ja? Weil ich so sagen, die dynamische Stabilisierung hier fehlt. Ja? Die Sonne, die beschäftigt nämlich sehr viele Energie, um die Karten immer wieder zu korrigieren, sodass ich auch hier oben rumturnen kann und es stürzt nicht zusammen. Wir können der Natur gegen Schienbein treten, die sagt, also so ein bisschen Gewackel macht uns nichts aus. Aber wir sind jetzt in der Situation, wo wir so an diesem Ding rütteln, dass wir sagen, es wird unter uns zusammenbrechen. Insbesondere, wir ziehen unten Karten raus und sagen, warum brauche ich denn dieses Viech? Es reicht doch auch mit weniger. Das nimmt uns zu viel Lebensraum weg. Ja? Dass wir angeben, welche Tiere wir haben und welche Pflanzen wir haben wollen. Wir basteln an diesem Haus, als ob das nicht ein Kartenhaus wäre. Das ist also die große Gefahr, die wir also hier haben. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Ich will noch vielleicht etwas kurz sagen, weil diese Frage auch immer vorkommt. Ich habe jetzt also im Hintergrund habe ich diese Potentialität eingeführt. Wirklichkeit, Sie sehen, warum das Wort Wirklichkeit wirklich gut ist. Es ist das ewig Wandelnde. Es ist also eine heraklitische Welt, in der ich immer im Strom bin. Es ändert sich und ändert sich und ändert. Das heißt, der Augenblick ist nicht ein Punkt. Es ist immer etwas. Der Moment, das ist das Bewegte. Ja, ich bin immer in dem drin. Und ich bin Teil von diesem. Ja? Ich bin gar nicht außerhalb. Das heißt, was ich als mein Ich betrachte, ist sozusagen gar nicht nur dieses kleine Ich in mir drin. Wenn ich genügend sensibel bin, dann werde ich sehen, dass das, was ich als Ich in mir empfinde und erlebe, dass das wächst, je sensibler ich werde, umso mehr kann ich eigentlich mitbekommen, was außerhalb da ist. Es ist nach außen verfranst, dass ich gewissermaßen alles Kenntnis hat, eigentlich vom Ganzen. Und dass ich auf diese Weise auch einen Zugang habe zu dem, was wir Transzendenz nennen, weil es ja nur das eine gibt und ich eigentlich in dem drin bin. Und das ist ganz wichtig, ich kürze es ein bisschen ab. Das ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben, wenn wir zum Beispiel die ganze Friedensproblematik eben ansehen im Augenblick, ja, dann sagen uns die Wissenschaftler, jetzt pass mal auf, jetzt setz dich mal hin und rechne mal aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit du das hinkriegst, dass 6,5 Milliarden Menschen in Frieden miteinander auskommen. Da kommt die absolute Null raus, ja. Wenn man an die ganzen Querelen denkt, wo schon unter 2 und jetzt mit 6,5 Milliarden Menschen. Die Rechnung kommt immer so raus, weil die davon ausgehen, dass wir nichts voneinander wissen. Wir sind zunächst alle unabhängig und jetzt tauschen wir gewissermaßen durch Worte und Blicke aus und versuchen mit dieser Information eine Gemeinsamkeit zu erzeugen. Das ist doch Unsinn. Stellen Sie sich mal vor, diese paar Bits, die ich jetzt da aus meinem Mund komme, die kann ich abzählen. Das ist nichts. Von der Information her. Diese Bits machen nichts anderes, als dass sie sie erinnern an etwas, was sie eigentlich schon wissen. Das heißt, Verständnis heißt nicht Kommunikation wesentlich, sondern indem ich dem anderen sage, du hast ein Leben hinter dir, auch genau wie ich 3,5 Milliarden Jahre. Erinner dich doch daran. Wir wissen das alle doch genau. Erinnern. Und dann kann ich mit einer Karikatur, kann ich das aufzeigen und er sagt, ich verstehe dich. Es ist nicht genau dasselbe. Aber dasselbe ist auch gar nicht wichtig. Es muss das Wesentliche eben haben. Und das sehen Sie eine ganz wichtige Sache. Das zwischen Exaktheit und Relevanz ist eine Komplementarität. Wenn jemand in die Exaktheit verliebt ist, er will es genau wissen, was muss er machen? Er muss etwas total isolieren. Wenn er etwas total isoliert hat, dann verliert er den Kontext und dann hat er keine Ahnung über die Relevanz, wie es in Beziehung steht. Wir Knöpfe drücken müssen, die eng beieinander liegen, exakt, exakt. Wir strangulieren praktisch das Leben, bis es eine Maschine wird. Und damit schnüren wir es eigentlich ab von der Lebendigkeit, die nur in dieser Offenheit besteht, ja, indem wir indem wir die Menschen daraus zwingen, wie ein Roboter zu arbeiten, dann bleibt am Schluss nur ein Homo economicus über. Und wen will denn der retten? Ich möchte den Homo sapiens retten, der also nicht nur fungiert wie eine Maschine, sondern der einen Einblick hat in diese andere Welt. Das ist also wichtig. Jetzt sagen wir, inwieweit hat eigentlich dieses Geistige etwas mit Bewusstsein zu tun? Ja, das ist ein anderes Wort. Können wir vielleicht weitergehen übernächste, aufs nächste jetzt. Was heißt denn eigentlich Bewusstsein? Bewusstsein ist so, dass mir auf einmal eine neue Sprache zuwächst. Das heißt, ich bin Teil des Ganzen, aber ich kann nicht darüber reden, weil ich nur als Außenstehender praktisch darüber reden kann. Ja? Aber wie kommen wir überhaupt zu der Fähigkeit? Und das ist wirklich für den Menschen wichtig. Er kann die Welt doppelt sehen. Einmal von innen her innen sehen, und das ist dann eine Kontemplation, indem er sich hochsensibilisiert, da ist er aber nicht imstande zu agieren. Wir sind jetzt so gemacht, dass wir so tun können, als ob wir außerhalb der Welt sind. Und das ist ungefähr so, wie wenn ich hier einen Luftballon nehme an Ostern, der ein Hase ist, und den blase ich auf, dann wird der Ball immer größer. Und wenn ich noch weiter aufblase, dann kommt auf einmal das Ohr raus. Ja? Und wenn ich weiter, dann wird es auch ein Bällchen. Ja? Und das bin ich. Und ich sage, das bin ich. Jetzt sage ich, aha, also hier ist der Rest der Welt und hier bin ich. Und jetzt schaue ich da runter. Aber ich habe auch noch die Möglichkeit, in diesem Schlauch auch unterzutauchen, der Kontemplation, zwei Arten des Sprechens zu haben. Ja? Und nun sehen Sie, dass die andere Sprache, die wir sprechen als Realität, ist die einer Approximation, dass ich eine Differenzierung auffasse, als ob es eine echte Trennung wäre. Ja? Und dann kann ich auf einmal mich auf die eine Seite stellen und das andere auf die andere Seite. Ja? Und dann können wir diese Sprache sprechen, dann gehen wir raus zu unserem Auto und wir haben nicht den Eindruck, dass wir eigentlich innerlich mit dem Auto zusammenhängen. Ja? Weil diese Kräfte sind so gering, ja, dass ich sage, naja, ich brauche jetzt nicht sagen, also Auto, jetzt lauf mir nicht davor, jetzt wirst du gleich gestohlen, gib mir ein Signal, das reicht nicht aus. Ja? Die Verbindung ist zu schwach. Das heißt, also auf diese Weise entsteht die Realität, entsteht also eine Näherung, dass ich also eine Differenzierung auffasse wie eine Trennung. So, ich glaube, ich höre jetzt schlicht und einfach an dieser Stelle auf. Vielleicht, das brauche ich nicht extra Ihnen zu zeigen. Also, dass das Wesentliche eigentlich an der neuen Welt sich das ist, dass wir sagen, wir sind nicht Teile dieser Welt, sondern wir sind Teilhabende. Wir sind in dieser Welt drin. Und dieses Teilhaben führt dazu, dass es auch nichts Transzendentes gibt, streng genommen. Ja? Weil es ja in unserer Innensicht letztendlich vorkommt. Aber wir empfinden es als Transzendenz, wenn wir nicht die Sensibilität haben, so weit in die andere Welt einzudringen. Ja? Das ist eine Frage der Sensibilität. Und wir sagen ja auch, wir erfahren die Transzendenz jeder von uns, ich weiß nicht, ob jeder von uns, was man Immanenz nennt. Dass man sagt, ja, trotz alledem, ich habe den Eindruck, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin, das ich aber nicht aufschlüsseln kann, aber ich bin da eingebettet, ja, dass so viel von dem Gefühl übrig bleibt, aber dass die wenigstens vielleicht so weit ist, auch die Weisheit, die dahinter ist, herauszuholen, die mit unserer eigenen Schöpferkraft auch verbunden sind. Was wir schöpferisch machen, ja, ist wichtig. Das heißt, Vision ist nicht ein Davonlaufen von der Welt. Es ist ein Davonlaufen von der Realität. In der Realität hat eine Vision nichts zu tun. Aber wir sind ja in einer Wirklichkeit. Die Vision ist da, hinter der Realität die größere Wirklichkeit zu sehen, uns vorzubereiten auf etwas, was wir in Tat umsetzen wollen. Es ist die erste Stufe für eine Verwirklichung, Manifestierung der nächsten Schicht der Wirklichkeit der Zukunft. Das heißt, wir sind alle aufgefordert, Vision zu haben und eine Zukunft, nicht auf die Zukunft zu warten, sondern zu fragen, wie wir sie gestalten wollen. Wir werden nicht viel machen können, Aber wir sind untereinander verbunden und wir haben sozusagen auch katalytische Möglichkeiten. Wenn einer eine Idee hat und der andere sagt, ah, ich habe das immer schon geahnt, gut, dann ist er sofort drin. Und das ist eigentlich, was passiert, warum etwas, wenn es in einen kritischen Zustand kommt, auf einmal sich aufbreitet, dass alle sagen, ich habe verstanden, was es ist. Ich weiß nicht genau, ob es genau dasselbe ist. Aber das hier zu einer Einheit führt, das in der Tat dann imstande ist, die Zukunft auch neu zu gestalten. Und das müssen wir einfach wissen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man uns sagt, there is no alternative, wie Margaret Thatcher, als man sie fragte, können wir nicht auch das Wirtschaftssystem hier ändern oder irgendwie zu was gescheitern? Dann sagte sie, there is no alternative. Nun, gerade bei der Wirtschaft, was alles von den Menschen gemacht ist, wenn jemand sagt, there is no alternative, das sagt nur, der lebt total in der Realität. Er glaubt, er ist ein Rädchen. Auf die müssen wir überhaupt nicht hören. Wir müssen alle daran hören, es gibt Möglichkeiten, immer und immer wieder. Und diese Möglichkeit müssen wir dem anderen mitteilen. Und wir müssen auch etwas machen, was dem Wettbewerb ähnlich ist, aber was total anderes bedeutet. Nämlich früher hieß es Kompetition, zusammen nach Lösung suchen. Das Spiel, das ich anfangen muss, ich bin anders als ihr und ihr betrachtet mich wie eine Infektion, aber ich bringe was Neues herein. Können wir nicht ein neues Spiel spielen, wo ihr mich aufnehmt und habt einen Freiheitsgrad mehr? Was heißt Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist ein schlechtes Wort. Nachhaltigkeit heißt eigentlich, die Dynamik des Lebendigen weiter unterstützen, die immer wieder aus kleineren Einheiten größere macht und immer mehr, also auch die Menschen dann zusammenführt in Kulturen, die Kulturen jetzt zusammenführen, etwas Größeres, anstatt zu sagen, welche Kultur ist die richtige. Das ist die Entwicklung, ja? Nachhaltigkeit bedeutet, diese Vitalität zu unterstützen. Es heißt, das Lebende lebendiger werden lassen. Zapfen raus, zapfen raus, zapfen raus, sodass sozusagen die Möglichkeiten wachsen, miteinander in ein neues Gleichgewicht zu kommen, dynamisches Gleichgewicht, ja, das in diesem Fall reicher ist, ja, als, und das, was wir im Augenblick machen, Wettbewerb, dass es heißt, dass es eigentlich gegen den anderen ist, ich behalte meine Weisheit für mich, weil ich möchte erst das veröffentlichen, ich möchte erst ein Patent machen und dann teile ich die Meinung. Nein, wir müssen den Wettbewerb deshalb ändern, weil es ist wichtig, dass ich alles, was ich empfinde, dem anderen mitteile und auch das Vertrauen zu dem habe, weil es dann auch mit dem anderen zusammen in eine Beziehung kommt und wir auf diese Weise viel schneller vorankommen, nicht? Anstatt dem anderen zu misstrauen. Das heißt, Wettbewerb in dem Sinne wie jetzt, das ist eigentlich, das nennt man in der Entwicklung des Lebendigen, das nennt man ein Krebsgeschwür, ja? Ein Krebsgeschwür, das ist richtig, es ist ganz schnell, es wächst und wächst und wächst, es wächst wesentlich schneller als alles Übrige, frisst es auf. Aber es ist eigentlich, das ist sozusagen der Hang, ich möchte unbelebt sein. Da sage ich, leg dich dann gleich ins Grab und lass uns ein bisschen weiterleben. Ja, aber der Krebs, der sieht es nicht ein. Der sagt immer, ich werde noch geehrt. Und Sie wissen auch, die Leistungsträger heute in der Gesellschaft, wenn man, was ist das eigentlich? Sind es wirklich Leistungsträger in dem echten Sinne, dass sie aus etwas Wahrscheinlicheren etwas Unwahrscheinlicheres machen? Oder sind es nicht gerade diejenigen, die wissen, wo die Schneefelder sind, die Lawinenfelder sind, die laufen da rein und lösen eine Lawine aus und alle sagen, toll, kleiner Mensch, kleiner Fuß und so eine Auswirkung, so viel in Bewegung gebracht, Leistungsträger, ja, eine Lawine den Berg runterrollen lassen, das können wir alle, ja? Aber die Lawine hochtragen, das wäre Leistungsträger, ja? Und dafür, da wird es nicht gemacht. Also, mit anderen Worten, wir müssen einfach Hoffnung darin sehen, dass wenn wir sagen, es gibt keine Alternative, ist das einfach ein Mangel an Fantasie. Wir müssen unsere Fantasie entwickeln. Wir müssen auch nicht das machen, was der andere macht. Wir müssen wirklich uns entwickeln, die Fähigkeiten entwickeln, die der andere nicht hat, weil wir dann besser dem anderen helfen kann, wenn er in seine Schwäche reinkommt, dass wir das liefern können, was der andere nicht hat, weil das einfach